Franz Fanons Leben und Werk stehen spannungsvoll zwischen Welten, deren Benennung jeweils passable Titel für eine lange Nacht über ihn abgegeben hätten. Zwischen Sartre und Befreiungskampf, Psychiater und Rebell, gegen Hitler im Weltkrieg, gegen Frankreich in Algerien. Oder auch ärztliche Diagnose und Ruf zu den Waffen, hätte ich anzubieten. Franz Fanon ragt heraus, weil es ihm tatsächlich gelingt, diese Gegensätze auf den Punkt zu bringen. Als Psychologe und Philosoph die Folgen von Rassismus und Kolonialismus für die Kolonisierten wie für die Kolonisatoren zu benennen. Damit wirkt er im Diskurs über Rassismus und Dekolonisation bis heute. Kann man ihn als seinen ersten einer globalen, postkolonialen politischen Philosophie bezeichnen. Vor 100 Jahren, am 20. Juli 1925, wurde er auf Martinique geboren und hat nicht sehr lange gelebt. Schon 1961, im Alter von 36 Jahren, starb er an Leukämie. Er hat eine erstaunliche, eine romanhafte Spur gezogen, als Philosoph und als Prophet der Befreiung. Mehr dazu und zu seinem Nachleben in der Langen Nacht von Manuel Gogos, für die wir dann übrigens einen Titel mit drei Elementen gewählt haben. Psychiater, Revolutionär, Denker der Dekolonisierung. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Franz Fanon. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Estland, das kleine, große Land im Baltikum, am Rand zwischen West und Ost, geprägt von Sowjetvergangenheit und EU-Gegenwart, von Bedrohung durch den Nachbarn und tief verwurzelter Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Der Film sur le racisme, der Poem sur le racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Es gibt Gedichte über Rassismus, Botschaften über Rassismus, spektakuläre Verurteilungen von Rassismus. Es gibt die Realität des Rassismus. Die Realität, dass ein kolonisierendes Land ein rassistisches Land ist. Es gibt auch Rassismus in der Demokratie. Wenn es in England oder Belgien oder Frankreich trotz der von den jeweiligen Nationen behaupteten demokratischen Grundsätze noch Rassisten gibt, dann sind es diese Rassisten, die den Ton angeben, die das Land kontrollieren. Il se trouve encore des racistes. Ce sont ces racistes qui contre l'ensemble du pays ont raison. Franz Fanon verkörpert viele Rollen. Er ist Theoretiker des Rassismus, Vordenker der Dekolonisierung, antikolonialer Militant in Algerien und am Ende seines Lebens mit nur 36 Jahren wird er zum Wortführer einer Revolution der Verdammten dieser Erde. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle. Quelquefois intellectuelle de cette infériorisation inférieure. Es geht den Herrschenden um die Verinnerlichung der Unterdrückung. Darum, Menschen zu versklaven, indem sie den Rassismus durch und durch verinnerlicht haben. Es geht um Rassismus und Gefühl. Der Rassismus ist die emotionale, affektive, manchmal auch intellektuelle Seite dieser Verinnerlichung. Eine Antitherapie. Nach seinem frühen Tod 1961 wird Franz Fanon, auch dank der wirkmächtigen Lobeshymnen des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, für die Unabhängigkeitsbewegungen der Dritten Welt zu einer regelrecht mythischen Figur. Che Guevara bewundert Fanon so sehr, dass er nach der Revolution in Kuba persönlich die Übersetzung von Fanons Schriften ins Spanische in Auftrag gibt. Es ist die Pflicht des Revolutionärs, Revolution zu machen, hat Che Guevara gefordert. Aber Franz Fanon ist Psychiater. Fast sein ganzes Erwachsenenleben lang arbeitet er in Kliniken, hat täglich Patientenvisiten, verfolgt Krankheitsverläufe. Der Krieg geht weiter. Und wir werden noch jahrelang die vielfachen und manchmal unheilbaren Wunden zu verbinden haben. Wir behandeln hier das Problem der psychischen Störungen, die aus dem nationalen Befreiungskrieg des algerischen Volkes entstanden sind. Solche psychiatrischen Anmerkungen wird man in diesem Buch vielleicht unangebracht, ja ausgesprochen deplatziert finden. Wir können aber buchstäblich nichts dafür. Es hat nicht an uns gelegen, dass in diesem Krieg psychiatrische Erscheinungen, Störungen der Verhaltens- und Denkweisen solche Bedeutung angenommen haben. Tatsache ist, dass sich die Kolonisation als große Lieferantin für psychiatrische Kliniken erwiesen hat. Die Psychiatrie muss politisch sein, lautet darum Fanons Credo. Seine Theorie der weltweiten Unterdrückung und der Revolution formuliert er aus dem Blickwinkel der Psychopathologie. Sein Manifest, Die Verdammten dieser Erde, formuliert ganz am Ende seines Lebens im Wettlauf mit der Zeit, die ihm noch blieb, wird zu Fanons politischem Vermächtnis. Aber selbst dieses globalpolitisch berühmt-berüchtigte Manifest einer Revolte der kolonisierten Völker gegen ihre Kolonisatoren endet mit einer Reihe psychiatrischer Fallgeschichten von Gefolterten und ihren Folterern. In den hier behandelten Fällen scheint uns das auslösende Ereignis hauptsächlich die blutige und unbarmherzige Atmosphäre, die allgemeine Verbreitung unmenschlicher Praktiken und der unabweisbare Eindruck zu sein, dass man einer wirklichen Apokalypse beiwohne. Wir führen hier einige Krankheitsfälle an, die wir behandelt haben und die uns besonders bezeichnend erscheinen. Fälle, bei denen die Gesamtpersönlichkeit zerstört war. Unsere Handlungen hören niemals auf, uns zu verfolgen. »1960, ein knappes Jahr vor seinem Tod, trifft Franz Fanon in Rom auf das französische Philosophenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Die Fanon-Biografin Alice Cherki. Sartre war in Italien und Fanon hat die Reise dorthin gemacht. Claude Lanzmann hat die beiden zusammengebracht. Fanon war da schon sehr krank, er hatte Leukämie. Sartre und Fanon sprachen viel. Sie haben um 4 Uhr nachmittags angefangen zu reden und das Gespräch endete erst um 4 Uhr in der Früh. Fanon verehrt Sartre und Sartre bewundert Fanon. Der Philosoph Daniel James. Mein Eindruck ist, dass ihr Verhältnis sehr intensiv und sehr komplex war. Also geprägt von einem tiefen Austausch, aber natürlich auch davon geprägt, dass sie verschiedene Ziele verfolgt haben, verschiedene Publika angesprochen haben, verschiedene Agenten hatten als Autoren. Was genau die drei Intellektuellen miteinander besprechen, ist nicht überliefert. Aber das Gespräch dauert mehrere Tage und Nächte an. Simone de Beauvoir erklärt später, Fanon habe viel geredet, bis zu Sartres völliger Erschöpfung. Diese unbändige Energie hat Fanon Zeit seines Lebens angetrieben. Und am Ende spricht er mit einer Intensität, als würde der Moment niemals mehr wiederkehren. Und tatsächlich, es ist das erste und das letzte Mal, dass die drei aufeinandertreffen. So eröffnet der erst 35-jährige todgeweihte Fanon dem 20 Jahre älteren französischen Meisterphilosophen in jenen Tagen und Nächten in Rom sein ganzes ereignisreiches Leben und erläutert seine revolutionäre Theorie. Franz Fanon ist selbst Kind eines Imperiums. Er wächst auf Martinique auf, einer Überseekolonie Frankreichs, in der die französische Kultur alles gilt und der Rest nichts. Die französisch-jüdische Psychiaterin Alice Cherki war eine enge Mitarbeiterin und Wegbegleiterin Fanons. Bei einer Veranstaltung im Literaturhaus Köln, organisiert in einer Kooperation mit dem Eine Weltnetz NRW, erzählt sie, viele seiner Schriften habe Fanon ihr diktiert. Und zwar im Gehen, weil die Worte für Fanon einen Körper haben. Entre l'expérience de vie et l'écriture, il y avait, je dirais, un lien. Zwischen der Lebenserfahrung und dem Schreiben gab es eine Verbindung. Fanon hat immer gesagt, dass die Worte aus dem Körper kommen, dass das Schreiben einer Ader der Empfindungen folgt. Es war offensichtlich, dass er alles, was er an Erfahrungen machte, was er empfinden konnte, in Worte verwandelte. Das ist sehr wichtig. Es war wirklich so. Es waren seine Erfahrungen, die es ihm ermöglicht haben, zu schreiben. C'est très important parce que c'est vraiment comme ça que son expérience lui permettait d'écrire. In ihrer Fanon-Biografie schreibt Alice Cherki: Fanon war eher verschwiegen, was sein persönliches Leben betrifft. Sicher ist, dass er am 20. Juli 1925 in einer wohlhabenden kleinbürgerlichen Familie geboren wurde. Sein Vater, Casimir Fanon, Beamter, Zollinspektor, gewissenhaft und diskret, vergaß nie zu erwähnen, wenn die ganze Stadt den 14. Juli feierte, dass zur Zeit des Sturms auf die Bastille in Paris auf Martinique noch Sklaverei geherrscht hatte. Seine Mutter hatte in Fort-de-France einen kleinen Laden. Sie stammte mütterlicherseits von einer elsässischen Familie, den Hausfelders, ab, was als Adelsbrief gelten musste auf einer Insel von 250.000 Einwohnern, wo die äußerst komplexen Gradierungen und Mischungen schwarzer und weißer Vorfahren einen wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft und ihrer Hierarchisierung darstellte. Fanon ist das fünfte von 8 Kindern. Und es ist ausgerechnet dieser geschützte Raum der eigenen Familie, in dem er zum ersten Mal selbst abwertenden Rassismus erfährt. Die junge Berliner Psychologin Safina Kelly ist ebenfalls bei der Fanon-Lesung im Kölner Literaturhaus zu Gast. In der Karibik oder vor allem in vielen damaligen kolonialen Kulturen sehr präsent gewesen ist Colorism. Und da schreibt ja auch Cherki drüber, dass er ja in seiner eigenen Familie schon in gewisser Weise immer ein Stück weit Rassismus erfahren hat, weil er die dunkelste Haut hatte und seine Mutter sei ja schwarz gewesen, aber mit hellerer Haut, also Light Skin schwarz quasi. Und dass er aufgrund dessen tatsächlich innerhalb der Familie schon Rassismus erfahren hat, seit klein auf. Und ich glaube, das hat ihn in seinem Denken von Anfang an geprägt. Weil dann natürlich, wenn irgendwie deine Hautfarbe thematisiert wird und du aufgrund deiner Hautfarbe auch in der Familie Ablehnung erfährst, hat das irgendeinen psychologischen Effekt auf dich, mit dem du dich bewusst, unbewusst immer auseinandersetzt. Zum 100. Geburtstag Fanons findet auf Martinique zu seinen Ehren eine große Konferenz statt. Organisiert wird sie von der Caribbean Society of Philosophy. Der in Berlin lehrende Philosoph Daniel James nimmt daran teil. Wir feiern ja seinen 100. Geburtstag, das heißt, dass er 1925 geboren wurde, genauer gesagt in Fort-de-France auf Martinique. Und eine Sache, die mit Blick auf diesen Kontext relevant ist, ist, dass Martinique zu dieser Zeit eine französische Kolonie war, die formal zur Republik gehörte, als sogenanntes Département. Aber zugleich herrschte dort eine ganz klare rassifizierte Hierarchie. Und die Gesellschaft, in der Fanon da aufwächst, ist eben eine, in der Weißsein mit sowas wie Macht, Bildung und gesellschaftliche Anerkennung verknüpft war. Und schwarze Menschen in Anbetracht dessen oft dazu gedrängt wurden, sich von ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Identität zu distanzieren. Und aus dieser Erfahrung, so eine Art kolonialer Sehnsucht, eben weiß zu sein, diese Erfahrung hat sein Denken tief geprägt. Im Zweiten Weltkrieg werden die Karibik und Afrika wieder zu einem wichtigen Schauplatz der Geschichte. Nicht nur als Schlachtfeld, sondern auch durch die Rekrutierung von Hunderttausenden Soldaten. Oft werden die Soldaten aus den Kolonien gewaltsam zum Krieg eingezogen. Der junge Franz Fanon meldet sich dagegen freiwillig, um in der Armee General de Gaulle auf Seiten Frankreichs gegen Nazi-Deutschland zu dienen. Son expérience en Martinique, c'était d'avoir été un jeune Antillais dans sa jeunesse. Seine Erfahrung in Martinique war, dass er in seiner Jugend gegen die französischen Besatzer rebellierte, die die gesamte Bevölkerung unterdrückten und misshandelten. Und dann folgt sein antifaschistisches Engagement während des Krieges. Wann immer ein Mensch oder ein Land in Gefahr ist, werde ich da sein, um zu kämpfen. Das sagte er mit 18 Jahren. Fanon zieht im Januar 1943 in den Krieg. Am Tag der Hochzeit seines ältesten Bruders Felix. Da ist er gerade 18 Jahre alt. Oberst Tourté hat die Mobilisierung von Soldaten aus Martinique, Guadeloupe und Guyana organisiert. Freiwillige der Force Française Libre, die unter dem Namen Bataillon Numéro 5 zusammengeschlossen werden. Fanon schließt sich dem Bataillon an. Die jungen Freiwilligen sind unterschiedlicher sozialer Herkunft. Viele gehören der jugendlichen Elite von Martinique an, sind Kinder bekannter Eltern, Absolventen oder Schüler. Doch man trifft dort auch auf Söhne von Fischern und Zuckerrohrschneidern. Alle ziehen gegen Hitler in den Krieg und werden die europäischen Völker befreien, die im Namen rassistischen Überlegenheitsglaubens unterjocht werden. Doch nun beginnt eine Folge von Brüchen zwischen Ideal und alltäglicher Wirklichkeit. Zwischen der Menschenwürde, die überall dieselbe sein soll, und der Segregation, dem normalen Rassismus, der auch im Krieg zum Alltag gehört. Die erste Enttäuschung für Fanon gibt es noch an dem Tag der Abreise. Sie soll am 12. März 1944 mit großem Pomp und militärischen Ehren gewürdigt werden. Daraus wird jedoch nichts. All diese jungen Leute werden mitten in der Nacht wie Illegale oder Leprakranke auf der Oregon eingeschifft, meist im Laderaum. Das ist eine schmerzliche Erfahrung für diese sehr jungen Männer, die losfahren, um die Freiheit zu verteidigen und über denen doch der Ferne, aber sehr wirkliche Schatten der Sklaverei und der Sklavenschiffe liegt. Die Truppen gelangen über Bermuda nach Casablanca. Die Überfahrt und die Entdeckung der marokkanischen Stadt sind beeindruckend und besänftigen die Gemüter. Doch sehr schnell kommt eine zweite Enttäuschung. Die Streitkräfte, die zuerst in der Nähe von Casablanca, dann in Gersif stationiert sind, kommen von überall her. Es gibt europäische Freiwillige, zu denen auch die aus den alten Kolonien, die Antillianer, gezählt werden. Die Senegal-Schützen, zu denen die Soldaten aus dem schwarzen Afrika gehören, die Tabor, marokkanische Einheiten, und schließlich die aus Frankreich geflohenen Freiwilligen. Dennoch herrscht in diesem Kosmopolitismus eine strenge Hierarchie, an deren unterstem Ende die Senegal-Schützen stehen. Sie schlägt sich selbst noch in der Verteilung und in der Ausstattung der Zeltunterkünfte der Soldaten nieder. Die jungen schwarzen Antillianer werden als Europäer eingeordnet und tragen ein Schiffchen auf dem Kopf. Im Unterschied zu ihren Kameraden aus Afrika, die eine Sheshia aufhaben, eine traditionelle arabische Kopfbedeckung für Männer, und wehe, wenn einer das Lager ohne seine Kopfbedeckung betrat. Aufgrund seiner Hautfarbe wurde er sofort brutal zu den anderen Zelten geschickt, mit Fußtritten in den Hintern. Fanon hat diese Erfahrung selbst gemacht. Eine andere Sache, die, glaube ich, wichtig ist mit Blick auf seine Biografie, die ihn geprägt hat, dass er dann als sehr junger Mann, er war gerade 18, im Zweiten Weltkrieg dann als Freiwilliger in der französischen Armee gegen den Faschismus in Europa gekämpft hat. Und da war die Hoffnung, die er damit verbunden hat, dass er für Freiheit und Gleichheit kämpfen würde. Aber genau diese Erfahrung, die er da an der Front gemacht hat, war für ihn desillusionierend. Fanon hat eben dort erkannt, dass er für ein Land kämpfte, das ihn gar nicht als gleichwertig betrachtete. Zu der Zeit wurden eben schwarze Soldaten eben schlechter behandelt und oft tatsächlich so als entbehrlich betrachtet. Und ich glaube, also diese Erfahrung, ihn als jungen Mann, der so mit sehr idealistischen Vorstellungen dort an die Front ging, desillusionierend war und tatsächlich einfach viele seiner Ideen über die Französische Republik zerstört hat. Er hat im Krieg gekämpft, er war im Elsass. Dort hat er dann sogar auch ein militärisches Verdienstkreuz bekommen. Aber kurz danach schrieb er in einem Brief an seine Mutter: Warum kämpfe ich überhaupt hier für Menschen, denen ich eigentlich vollkommen gleichgültig bin? Wenn ich sterbe, wird es nicht für eine gerechte Sache sein. Vor einem Jahr habe ich Fort de France verlassen. Warum? Um ein überholtes Ideal zu verteidigen. Ich zweifle an allem, sogar an mir selbst. Falls ich nicht zurückkehren sollte, falls ihr eines Tages von meinem Tod im Angesicht des Feindes erfahrt, tröstet euch. Doch sagt nie, er ist für eine gute Sache gestorben. Denn diese falsche Ideologie, dieser Schutzschild der Laizisten und der blöden Politiker sollte uns nicht länger zum Vorbild dienen. Nichts hier, nichts rechtfertigt diese plötzliche Entscheidung, mich zum Verteidiger der Interessen des Hausherrn zu machen, wenn er selbst darauf pfeift? Ich habe mich geirrt. Nach seinem Kampf gegen die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs wendet sich Fanons Befreiungskampf gegen den Hausherrn selbst, die Kolonialmacht Frankreich. In Zukunft wird er gegen diesen Feind kämpfen, der ihm näher steht und den er besser kennt. Das hat ihn natürlich auch geprägt, dass er dann irgendwann so gemerkt hat, okay, ich habe mich eigentlich irgendwie als Franzose identifiziert oder man wächst ja auch in dem Glauben auf, Franzose zu sein und merkt dann immer wieder aufgrund anderer Franzosen oder weißer Franzosen, dass man gar nicht als dazugehörig betrachtet wird. Das ist sogar witzig, weil er meinte oder hat sich gefragt, hä, das können doch keine Französen sein, weil die sind total rassistisch wie die Nazis. Das fand ich wirklich total witzig, weil er sich dann ja das erste Mal damit auseinandergesetzt hat, was Rassismus eigentlich ist und wie das Europa prägt. Und dass dann die Antillaner eigentlich das erste Mal so ein bisschen irritiert waren von den Weißen, die die ja auch total idealisiert haben. Ich denke, dass er dieses Bewusstsein allmählich entwickelt hat. Und ich denke, dass dieser Widerstandsgeist wirklich etwas ist, was Fanon eben geprägt hat. Was immer sein Denken und sein Streben geprägt hat, sein ganzes Leben lang. Und dazu noch eine Geschichte. Fanon kam nach Algerien. Er kannte das Land davor nicht. Und er war in einer Hafenstadt, in der er gesehen hat, wie Soldaten, die eingeschifft wurden, um nach Frankreich zu gehen, um dort gegen die Nazis zu kämpfen, dass diese Soldaten Abfall auf die Straße geworfen haben. Und er hat gesehen, wie sich algerische Familien auf diese Abfälle stürzten. Und das war so sein erster Eindruck von diesem Land, in dem er später leben würde. Das muss ihn sehr beeindruckt haben. Am 8. Mai 1945 erlebt Fanon in Toulon die Feiern zur deutschen Kapitulation. Obwohl er zu den Kriegshelden gehört, fühlt er sich ziemlich isoliert und einsam. Die jungen Frauen flirten mit den amerikanischen Soldaten, aber mit einem schwarzen Antillianer wollen nur wenige von ihnen tanzen. Der Historiker Philippe Dorestal hat Franz Fanon eine Monographie gewidmet, in der er dessen diskriminierende Erfahrungen im Krieg, erst an die Front geschickt und dann marginalisiert, ignoriert, ja sogar verachtet zu werden, als eine Art Urszene seiner inneren intellektuellen Entwicklung interpretiert. Eine Urerfahrung, die auch seine späteren Schriften prägt. Dass es eine große Kluft gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dieses Universalismus, also dass beispielsweise auch die schwarzen Soldaten bei der Siegesfeier in Frankreich eben nicht mehr da teilnehmen konnten. Das sind so Beispiele, die für ihn sehr deutlich zeigen, dass schwarze Menschen als Kämpfende dann ihren Kopf hinhalten durften, aber eben nicht gesehen wurden oder dass eben dieser Anspruch von Demokratie nicht vollumfänglich eingelöst wurde. 1945 kehrt Fanon desillusioniert aus dem Krieg nach Martinique zurück. Erst muss er dort seinen Schulabschluss nachholen. Auf Martinique gibt es keine Universität, so geht er nach Lyon, um dort Medizin zu studieren. Nebenbei hört Fanon auch Vorlesungen über Literatur und Philosophie. Er interessiert sich für Marxismus und Existenzialismus und immer intensiver die Psychoanalyse. 1951 veröffentlicht er in der französischen Zeitschrift Esprit seinen ersten längeren Artikel, das nordafrikanische Syndrom. Fanon beschreibt darin eindringlich die Situation maghrebinischer Migranten und Migrantinnen in Frankreich. Die Mauern der Ablehnung, auf die sie überall stoßen, ob in der Straßenbahn, im Sprechzimmer, im Kino oder am Arbeitsplatz. Eine grundlegende und sie ständig verfolgende Rassismuserfahrung, die Fanon ihren täglichen Tod nennt. Seine Enttäuschung als junger Soldat hielt ihn nicht davon ab, in Frankreich weiterzumachen und nach Menschen und Orten zu suchen, die besser zu ihm passten. Man muss betonen, dass er sich in Nordafrika eigentlich überhaupt nicht auskannte, weder mit Algeriern noch mit Marokkanern und so fort. Aber als junger Psychiatriestudent in Ausbildung muss er Arbeiter aus Nordafrika kennengelernt haben, die sich über viele Dinge beklagten. und die für diese ständigen Klagen von den französischen Psychiatern und Ärzten verachtet wurden. Oh, die Armen haben überall Schmerzen. Je crois que là c'est important parce que les gens ne le savent pas beaucoup. Fanons erster Text, der in der Zeitschrift Esprit veröffentlicht wurde, hieß Das nordafrikanische Syndrom. In diesem Artikel beweist Fanon, dass das absolut keine Simulation war. Diese Menschen markierten nichts. Sie waren einfach komplett von ihrer Vergangenheit abgeschnitten und ebenso von ihrer Zukunft. Die Art und Weise, wie sich bei ihnen körperliche Symptome manifestierten, hing mit diesem Mangel an Leben zusammen. Ich komme nicht bewaffnet mit entscheidenden Wahrheiten. Mein Bewusstsein ist nicht von bedeutsamen Lichtblitzen durchzuckt. Gleichwohl meine ich, in aller Heiterkeit, dass es gut wäre, wenn einige Dinge gesagt würden. Diese Dinge werde ich sagen, nicht schreien. Denn schon lange ist der Schrei aus meinem Leben gewichen. Was will der Mensch? Was will der schwarze Mensch? Wir haben nichts Geringeres vor, als den farbigen Menschen von sich selbst zu befreien. Wir werden sehr langsam vorgehen, denn es gibt zwei Lager. Das Weiße und das Schwarze. Hartnäckig werden wir den beiden Metaphysiken auf den Grund gehen und werden kein Mitleid haben mit den alten Regierungen und den alten Missionaren. So schreibt der gerade einmal 27 Jahre alte Frantz Fanon in seinem ersten wichtigen Werk Schwarze Haut, weiße Masken. Auch für Philippe Dorestal, Historiker und Spezialist für postkoloniale Theorie, war Schwarze Haut, weiße Masken der Einstieg in Fanons Welt. Das hat mich interessiert, weil ich eben mich viel mit Rassismusanalyse auseinandergesetzt habe. Und das ist eigentlich so ein ganz zentrales Werk und wird auch durchaus in der Rassismusforschung als solches wahrgenommen. Er schreibt das sozusagen als jemand, als eine Person, die in Martinique geboren ist und dann zum Studium nach Frankreich geht. Also er hat Medizin und Philosophie studiert. Und diese Erfahrung einmal mit dem französischen Rassismus, auch dem Kolonialismus, der Stratifizierung in Martinique, was ja französische Kolonie war bis 1946, das sind so Fragen, die ihn sehr stark bewegen. Wie beeinflusst Rassismus die Persönlichkeit? Wie der Kolonisierte diesen Fremden, diesen bösen Blick des anderen übernimmt, der ihn verurteilt, abqualifiziert. Und wie der von Rassismus Betroffene dieses negative Selbstbild verinnerlicht. Um dann aus Selbstverachtung gegenüber der eigenen Hautfarbe und Kultur die Perspektive der französischen Kolonialherren zu übernehmen. Jedes kolonisierte Volk, das heißt jedes Volk, in dem ein Minderwertigkeitskomplex entstanden ist, weil die lokale kulturelle Eigenart zu Grabe getragen wurde, situiert sich im Hinblick auf die Sprache der zivilisatorischen Nation, das heißt der Kultur der Metropole. Der Kolonisierte wird von seinem Busch desto schneller entrinnen, je besser er sich die kulturellen Werte der Metropole aneignet. Er wird desto weißer sein, je stärker er seine Schwarzheit, seinen Busch verleugnet. Der Schwarze, der die Metropole kennt, ist ein Halbgott. Ihm gegenüber verfällt der Eingeborene, der nie aus seinem Loch herausgekommen ist. Der Schwarze, der in Frankreich eintrifft, ändert sich, weil die Metropole für ihn das Tabernakel darstellt. Er ändert sich nicht nur, weil Montesquieu, Rousseau und Voltaire von dort gekommen sind, sondern weil von dort die Ärzte, die Abteilungsleiter, die zahllosen kleinen Potentaten kommen. Es besteht eine Art Verhexung aus der Ferne. Und wer in einer Woche in die Metropole abreisen wird, zieht einen magischen Kreis um sich, in dem die Wörter Paris, Marseille, die Sorbonne, Pigalle die Schlusssteine bilden. Was führt dazu, dass Menschen eben die eigene Identität verleugnen? Also das hat er sehr stark auch am quasi eigenen Leib erlebt, also so eine Selbstverleugnung, weil rassistische Narrative so stark waren, dass man eben sich gar nicht mehr als Schwarzer beispielsweise verstand, sondern eher als, ja, quasi über Sprache beispielsweise, darüber, dass man nicht das Kreolische, was auf Martinique zum Beispiel gesprochen wurde, sich artikuliert, sondern über Französisch, was eben assoziiert wird dann mit Bildung, mit Zivilisation, also dass man darüber über so ein Ehrenweißsein, so haben es zwei Interpreten von Fanon genannt, das finde ich eine ganz treffende Formulierung, also dass man darüber so ein versucht, so ein Ehrenweißsein zu erlangen. Und diejenigen, die eben zum Studium nach Frankreich gegangen sind, die wurden auch in dieser kolonialen Sprache häufig dann als évolués bezeichnet, also als Entwickelte übersetzt formuliert. Genau, also als diejenigen, die sich eben aus dieser Primitivität herausgearbeitet hätten. Fanon beschreibt nicht bloß aus psychiatrischer Sicht den Rassismus als ein individuelles Trauma, sondern interpretiert ihn zugleich als kollektive soziale Realität von immenser politischer Sprengkraft. Diese Arbeit ist der Abschluss 7-jähriger Erfahrung und Beobachtung. Welchen Bereich wir auch ins Auge fassten, immer ist uns etwas aufgefallen. Der Schwarze, Sklave seiner Minderwertigkeit, und der Weiße, Sklave seiner Überlegenheit, verhalten sich beide neurotisch. Der Weiße ist in seiner Weisheit eingesperrt, der Schwarze in seiner Schwarzheit. Wir werden versuchen, die Tendenzen dieses doppelten Narzissmus zu bestimmen. Wir verwendeten soeben das Wort Narzissmus, denn wir meinen tatsächlich eine psychoanalytische Interpretation. Es ist eine Tatsache, Weiße halten sich den Schwarzen für überlegen. Eine andere Tatsache: Schwarze wollen den Weißen um jeden Preis den Reichtum ihrer Gedanken, die Ebenbürtigkeit ihrer Geisteskraft beweisen. So arbeiten wir an einer totalen Zerstörung dieses kranken Universums. Wie da herausfinden? Die weiße Zivilisation, die europäische Kultur, haben dem Schwarzen eine existenzielle Verkrümmung aufgezwungen. Wir werden zeigen, dass das, was man die schwarze Seele nennt, eine Konstruktion des Weißen ist. Man sagt, dass der Schwarze das Palaver liebt. Der Schwarze liebt das Palaver. Von da ist es kein weiter Weg zu jenem neuen Satz: Der Schwarze ist nur ein Kind. Wenn ein Schwarzer von Marx spricht, ist die erste Reaktion: Wir haben euch erzogen und jetzt wendet ihr euch gegen eure Wohltäter, Undankbare. Das heißt, den Schwarzen einsperren, ihn an ein Bild fesseln. Nach allem, was gesagt wurde, versteht man, dass die erste Reaktion des Schwarzen darin besteht, Nein zu sagen zu denen, die ihn definieren wollen. Manche der psychoanalytischen Begrifflichkeiten in schwarze Haut, weiße Masken seien heute vielleicht etwas veraltet, schreibt Alice Cherki. Bei seinem Erscheinen im Jahr 1952 ist der Text aber ungeheuer innovativ, ja revolutionär. Fanons Überlegungen folgen zwei Erfordernissen, die in einem Spannungsverhältnis stehen. Er will einerseits, ohne die ökonomischen und politischen Aspekte zu vernachlässigen, die subjektive Erfahrung eines schwarzen Menschen vermitteln, der in eine dominierende weiße Welt versetzt wurde und dem Leser über die reine Theorie hinaus den eigentlich unvermittelbaren Teil dieser Situation nahebringen. Diese subjektive Erfahrung gilt es zu vermitteln. Andererseits will er aber auch, gestützt auf soziologische, politische und psychoanalytische Daten, zu einer Analyse gelang, die versucht, diesen Zustand zu überwinden. Sowohl für den schwarzen Menschen als auch für den weißen. Um welchen Zustand handelt es sich? Den des Schwarzen aus der alten Kolonie, der in Frankreich, aber vor allem in der Kolonie selbst von der Kindheit an in der vorherrschenden und als Bezugssystem dienenden weißen Welt gefangen ist. Diese weiße Welt herrscht und wird zum Bezugspunkt nicht nur auf politischer und ökonomischer Ebene, sondern in allen Bereichen wie Sprache, Kultur, Mythen und Werte, in denen sich ein Subjekt vom Zeitpunkt seiner Geburt an herausbildet. Mais j'insiste pour dire que de l'époque en plus à cet épisode absolument. Also um den Faden noch mal aufzunehmen, zu seiner Zeit in Lyon. Er war dort als junger schwarzer Student. Er war immer hervorragend angezogen. Er hat sich dann, wie gesagt, dafür entschieden, Psychologie zu studieren. Und ich möchte noch mal eine Anekdote dazu erzählen. Er ist spazieren gegangen und dann hat er eine Frau gesehen mit ihrem kleinen Kind. Und das kleine Kind zeigt auf ihn und sagt, ah, oh, guck mal, Mama, ein N. Wer so eine Beleidigung hören muss, befindet sich erstmal in einem Zustand der Lähmung. Als Fanon seine Sprache wiedergefunden hat, sagt er, Madame, dieser N nervt Sie wohl gewaltig. Schau den N da, Mama, ein N. Still, er wird sonst böse werden. Achten Sie nicht darauf, Monsieur. Er weiß nicht, dass Sie genauso zivilisiert sind wie wir. Wo sollte ich mich verkriechen? Nach den Beleidigungen kommt mein Körper ausgewalzt, zerteilt und wieder geflickt zu mir zurück. Ganz in Trauer an jenem weißen Wintertag. Der N ist ein Tier. Der N ist schlecht. Der N ist bösartig. Der N ist hässlich. Und der niedliche Kleine zittert und wirft sich in die Arme seiner Mutter. Mama, der N will mich fressen. Also wo schon deutlich wird, was für Narrative, also so rassistische Erzählungen von Kannibalismus und so sehr früh eben auch dieses Kind aufgesogen hat, wie wirkmächtig das ist. Und genau, also das ist eben so eine sehr zentrale Szene, wo Fanon merkt, okay, ich werde überdeterminiert vom Blick der weißen anderen. Ich stehe nicht als Subjekt für mich alleine, sondern diese rassistischen Narrative, die sind sehr wirkmächtig, so wirkmächtig, dass eben auch ein Kind die schon sehr früh ja, adaptiert. Und das geht eben nicht nur für sozusagen die weiße Außenperspektive, sondern er sagt, diese Narrative haben natürlich auch Effekte auf die rassifizierten Personen, also kolonialisierte Personen selbst. Das ist auch nicht einfach, sich davon frei zu machen, weil die so wirkmächtig sind. Ich will wirklich meinen Bruder dazu bewegen, diese jämmerliche Livree, die ihm viele Jahrhunderte des Unverständnisses geschneidert haben, energisch abzuschütteln. Das Vorurteil der Farbe ist in der Tat ein reiner Schwachsinn, ein Unrecht, das es zu beseitigen gilt. Wir sagen, dass der Schandfleck ein für alle Mal beseitigt werden muss. Mitte der 1950er Jahre ist es üblich, dass weiße Psychiater schwarze Patienten therapieren und dass sie auch über sie schreiben. Als Fanon diesen Text seiner Verlobten Josie diktiert, unternimmt er zum ersten Mal den Versuch, aus einer betroffenen Perspektive nachzuzeichnen, was einem schwarzen Mann passiert, der in eine weiße Welt geworfen wird. Wie rassistische Erfahrungen ihn das Absurde erleben, aber eben auch die Revolte machen lassen. Die Welt ist nicht mehr weiß und sie wird es niemals wieder sein, wird der US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin ein Jahr später formulieren. Also die Reaktionen fielen sehr gemischt aus, da bislang eigentlich nur Weiße über Schwarze geschrieben hatten. Deswegen war die Verwunderung groß, dass jetzt ein Schwarzer über Schwarze schrieb. Und auf der anderen Seite gab es aber auch ein großes Aufatmen und eine große Bestärkung, eine Ermutigung, dass jetzt endlich jemand ausspricht, was so viele bislang nur dachten. Dieses Buch, Schwarze Haut, weiße Masken, speist sich aus Frantz Fanons eigenen Erfahrungen in sehr unterschiedlichen Bereichen. Das war für ihn wichtig, weil er damals der, vielleicht ein bisschen naiven Ansicht war, jeder Mensch hätte ein Existenzrecht, genau dort, wo er sich befindet. Allerdings hat dieses Buch neben dieser Empathie aber eben auch eine starke Kritik beinhaltet, nämlich die Kritik am Westen, der extrem starken Einfluss nimmt auf die arabische Welt, auf die Welt insgesamt. Das war die Kritik, die das Buch ebenfalls enthielt. Schwarze Haut, weiße Masken ist das Werk eines Psychiaters, der Krankheiten von Individuen analysiert und zugleich eines Rebellen, der sich auflehnt gegen eine kranke Kultur. Viele seiner Beispiele in Schwarze Haut, weiße Masken findet Fanon in populären Büchern, Hollywood-Filmen, Comicbüchern oder persönlichen Anekdoten. Schwarze Haut, weiße Masken war ursprünglich als medizinische Doktorarbeit gedacht. Die wurde aber dann abgelehnt, deswegen hat er eine eher klassische Arbeit geschrieben. Genau, also das zeigt auch nochmal, also die Schwarze Haut, weiße Masken, das ist also aus meiner Perspektive ein faszinierendes Buch, weil es so genreübergreifend oder so disziplinübergreifend geschrieben ist. Also neben philosophischen Anleihen gibt es auch Anleihen bei der Psychoanalyse. Es ist sehr literarisch geschrieben. Genau, insofern hatte er da verständlicherweise auch Schwierigkeiten, das sozusagen als Qualifikationsschrift einreichen zu können. Aber auch das ist sehr voraussetzungsreich, weil er sehr viele Bezüge herstellt zu anderen Theorien. Also er war stark geprägt von dem Existenzialismus französischer Provenienz, also Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir namentlich. Wir wussten, dass es die Lektüre von Sartres Buch war, die es ihm ermöglicht hat zu formulieren, dass es der Blick des anderen ist, der den Schwarzen schwarz macht. Dass der Schwarze zwar weiterhin schwarz ist, sich aber nicht mehr darum schert, schwarz zu sein. Erstmal allgemein gesprochen ist es so, dass ja Sartre viele Überlegungen anstellt, wie wird das Subjekt zum Subjekt, und da spielt der Blick eine starke Rolle. Beispielsweise diese eine Szene aus Das Sein und das Nichts mit dem Beispiel, wo eine Person durchs Schlüsselloch guckt und diese Person wird dann entdeckt und daraus erwächst dann das Gefühl der Scham, weil sie sich eben als angeblickte Person erfährt. Und so ein bisschen, jetzt ganz grob gesagt, kann man das übertragen bei Fanon, dass eben er sehr stark überlegt, wie findet die Subjektwerdung der schwarzen Person in einem kolonialen oder so einem rassistischen Kontext statt. Der Antisemitismus trifft mich mitten ins Fleisch. Ich errege mich. Eine entsetzliche Aberkennung schnürt mir das Blut ab. Man verweigert mir die Möglichkeit, ein Mensch zu sein. Ich kann mich von dem Schicksal nicht lossagen, das meinem Bruder bereitet wird. Die Antisemitismus-Theorie Sartres übersetzt Fanon in eine Rassismus-Theorie. Sartres Schrift Überlegung zur Judenfrage, die war eben auch sehr wichtig für Fanon, weil eben genau dieser Gedanke da entwickelt wird von Sartre. Es ist nicht irgendwie ein Verhalten von Jüdinnen und Juden, was dazu führt, dass jemand antisemitische Ressentiments hegt, sondern diese antisemitischen Ressentiments liegen im Subjekt selbst. Also er sagt, es ist nicht der Jude oder die Jüdin, die den Antisemitismus produziert, sondern es ist der Antisemit, der den Juden schafft, also diese Figur vom Juden. Und das greift Fanon auf und sagt, es ist der Rassist oder die Rassistin, die den Schwarzen schafft. Oder also er verwendet den Begriff N-Wort, also diese Figur vom Schwarzen, diese rassistische Figur, nicht die ist sozusagen im Wesen des Schwarzen begründet, sondern es ist eine Projektion vom weißen Subjekt, die diese Figur schafft. Also das greift er auf jeden Fall auf und wendet das quasi produktiv auf dem Bereich Rassismus. Wir sagten vorhin, dass Südafrika eine rassistische Struktur hat. Wir gehen noch weiter und sagen, dass Europa eine rassistische Struktur hat. Frankreich ist ein rassistisches Land. Denn der Mythos vom bösen schwarzen Mann gehört zum Unbewussten der Gemeinschaft. Haben wir den Mut, es auszusprechen? Es ist der Rassist, der den Minderwertigen schafft. Hier treffen wir uns mit Sartre. Der Jude ist der Mensch, den die anderen als solchen betrachten. Das ist die schlichte Wahrheit, von der man ausgehen muss. Der Antisemit macht den Juden. Ich traf mich mit den Juden, Brüdern im Unglück. Die Juden werden verfolgt, ausgerottet, vergast. Aber der Jude ist ein Weißer. Er gehört zur Rasse derer, die niemals den Kannibalismus kannten. Aber bei mir erhält alles ein neues Gesicht. Ich bin von außen überdeterminiert. Ich bin nicht der Sklave der Vorstellung, welche die anderen von mir haben, sondern meiner Erscheinung. In Europa wird das Böse durch das Schwarze dargestellt. Der Henker ist der schwarze Mann. Satan ist schwarz. Und wenn man schmutzig ist, ist man schwarz. Das Schwarze ist das Dunkel, der Schatten, die Finsternis, die Nacht, die Labyrinthe der Erde. Darum bewege ich mich kriechend fort. Schon sezieren mich die Weißen, die einzig wahren Blicke. Ich bin fixiert. Nachdem sie ihren Blick scharf gestellt haben, zerschneiden sie objektiv meine Realität. Die Folge ist Scham. Scham und Selbstverachtung. Ekel. Ich verkrieche mich in die Ecke. Ich bleibe stumm. Seht, ich akzeptiere alles. Aber man soll mich nicht mehr wahrnehmen. In seinem Aufbau und seiner Konstruktion erinnert Fanons Buch »Schwarze Haut, weiße Masken« an Simone de Beauvoirs »Das zweite Geschlecht«, das nachzeichnet, wie die Frau zur Frau gemacht wird. Wie de Beauvoir die Unterdrückung der Frau von Seiten einer von Männern dominierten Kultur kritisiert, kritisiert Fanon die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung durch die Weißen. Neben Sartre war auch Simone de Beauvoir sehr wichtig für Fanon. Also er hat sich ja mit Sartre und Beauvoir auch mal getroffen, kannte die. Aber vor allem das andere Geschlecht, das ist eben auch sehr wichtig für Fanons Theoriebildung. Einmal, weil Simone de Beauvoir eben auch viel über so persönliche Erlebnisse reflektiert und daraus theoretische Ableitungen generiert, und ähnlich macht das Fanon. Also da hat er sicherlich Anregungen bekommen. Und dann gibt es aber auch diesen zentralen Satz von Simone de Beauvoir: Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Und dieser Gedanke der gesellschaftlichen Konstruktion von Identität über so Narrative, den greift ja Fanon auch auf. Also analog könnte man dann auch sagen, man wird nicht als schwarze Person geboren, sondern man wird dazu gemacht. Fanon hat de Beauvoir und Sartre nicht nur 1960 in Rom getroffen. Er schreibt auch für die von den beiden herausgegebene Zeitschrift Les Temps Modernes, quasi die Hauspostille der Existenzialisten. Auch der Philosoph Daniel James betont den engen Zusammenhang zwischen den französischen Existenzialisten und Fanon. Diese Denkfigur, dass sowohl im Antisemitismus als auch im spezifisch antischwarzen Rassismus so eine bestimmte Art der Projektion sozusagen zugrunde liegt, bei der jetzt hier das rassifizierte Subjekt Produkt eben der Aktivität jetzt einerseits des Antisemiten oder eben des Rassisten oder der Rassistin ist. Ich glaube, das ist hier ziemlich zentral. Noch so ein Element der sartrischen Analyse, das Fanon übernimmt, die Idee, dass sozusagen die Art und Weise, durch die man dann eben durch den Blick des anderen in den eigenen Handlungsfähigkeiten, in den eigenen Möglichkeiten beschränkt ist, auch das ist ein Element, das bei Fanon mit übernommen ist. Und in diesem Blick erfährt das hier kolonisierte Subjekt sich selbst als Objekt, verobjektiviert dadurch. Und das ist ein Gedanke, auf den Fanon hier auch zurückgreift. Es gibt keine weiße Welt, keine weiße Ethik, auch keine weiße Intelligenz. Es gibt keine weiße Bürde. Aber es gibt auch keine schwarze Mission. Die schwarze Welt diktiert mir nicht mein Verhalten. Meine schwarze Haut besitzt keine besonderen Werte. Sartre hat gezeigt, dass die Vergangenheit zu einer inauthentischen Haltung, zu einem Klumpen erstarrt. Ich bin kein Gefangener der Geschichte. Nicht in ihr muss ich nach meinem Schicksal suchen. Habe ich auf dieser Erde denn nichts anderes zu tun, als die Schwarzen des 17. Jahrhunderts zu rächen? Aber ich kann meine Vergangenheit auch revidieren. Eines Tages entdeckte ich, dass ich in einer Welt lebe, in der die Dinge wehtun. Ich, ein Farbiger, entdeckte, dass ich in einer Welt lebe, in der die Wörter Fransen aus Schweigen haben. Eine Welt, in der sich der andere unaufhörlich verhärtet. Eines Tages entdeckte ich, dass ich auf der Welt bin und gestehe mir nur ein einziges Recht zu, vom anderen ein menschliches Verhalten zu verlangen. In einer Welt, in der ich fortschreite, erschaffe ich mich unaufhörlich selbst. Mein letztes Gebet, o mein Leib, sorge dafür, dass ich immer ein Mensch bin, der fragt. Zeit seines Lebens gehört Franz Fanon nirgendwo wirklich dazu. Die ersten drei Worte, die Fanon als Kind zu buchstabieren lernt, sind «Je suis français». Ich bin Franzose. Doch obwohl offiziell Franzose, hat er sich doch fast nie als Franzosen bezeichnet. Die meiste Zeit seines Lebens identifiziert sich Fanon als Algerier. 1953 kommt er nach Algerien. Ein Jahr später, 1954, beginnt der bewaffnete Aufstand der Algerier. Und Fanon wird in diesem Konflikt eine zentrale Rolle spielen. Immer mehr beginnt sich der Psychiater als Befreiungskämpfer zu sehen und als Befreiungstheoretiker zu äußern. Freuds Entdeckungen nutzen uns wenig. Die Gewehre in den Träumen kolonisierter Menschen sind kein Penis. Sie sind wirklich und wahrhaftig Gewehre. Das ist die brutale Realität, zu der die Träumer jeden Morgen erwachen. In seinen algerischen Patienten sieht Fanon Menschen, die durch das gewaltsame Eindringen der französischen Kolonisatoren gestört und sich selbst entfremdet wurden. Entfremdet von ihrer eigenen Kultur, ihren Traditionen, ihrem eigenen Leben. Wodurch die Menschen ihre Fähigkeit verloren, mit der Realität zurechtzukommen. Und die so eben in vielen Fällen auch psychische Krankheiten entwickeln. Fanon arbeitet und schreibt aus tiefem Mitgefühl mit den traumatisierten Menschen heraus und im Wunsch, sie aus dieser unerträglichen, krankmachenden Situation zu befreien. Jedes Wort, das er zukünftig schreibt, steht darum auch in einer engen Beziehung zum Freiheitskampf der Algerier. Denn in Fanons Augen etabliert der Kolonialismus ein System krankhafter Beziehungen zwischen Menschen, das sich als Normalität tarnt, aber eigentlich wahnsinnig ist. Jeder, der in Algier ankommt, muss es zugeben. Algerien ist nie wirklich französisch gewesen. Vor allem wegen seiner Bevölkerung. Denn mehr als 9 von 10 Einwohnern sind keine Europäer. Ende der 1940er Jahre hat Algerien etwas mehr als 10 Millionen Einwohner. Auf ungefähr 1 Million schätzt man die Europäer. Doch fast 9 Millionen Araber nennt man unterschiedslos die Araber. Ob es arabisierte Berber sind oder nicht. Man nennt sie so gleich, welcher Sprache sie angehören, welcher sozialen Schicht und sogar welchen Zugang zur französischen Bildung sie haben. Manchmal auf Kosten ihrer doppelten Kultur, weil sie Moslems und französische Nichtbürger sind. Alice Cherki zu Besuch im Literaturhaus von Köln. Ihr Fanon-Buch ist gerade in einer neuen Übersetzung erschienen. In den Jahren des Algerienkriegs ist Cherki Fanons ständige Begleiterin. Über die Geschichte von Diskriminierung und Unterdrückung knüpfen die beiden, der schwarze Antillianer und die algerische Jüdin, intellektuell wie persönlich ein enges Band. J'ai rencontré Fanon à une conférence qu'il était venu faire sur la peur et l'angoisse. Ich habe Fanon bei einem Vortrag getroffen. Es ging um Angst und Furcht. Das war in Algerien. Er war erst 2 Monate zuvor in Algerien angekommen. Und da gab es damals diese Jugendvereinigungen, muslimische Pfadfinder, aber auch fortschrittliche Christen, die von einem neuen Universalismus träumten und nach Wandel in Algerien strebten. Fanon, avec son exposé, nous a apporté, si vous voulez, Fanon hat uns mit seinem Vortrag etwas beigebracht, das sowohl den einfachen Menschen als auch die Gesellschaft im Ganzen betraf. Das heißt, die Verbindung zwischen dem, was jeder der Jugendlichen in sich fühlen konnte, und der uns umgebenden Gesellschaft. Und das war für uns etwas Neues. Fanon war sehr präsent, wenn er sprach. Er sprach leidenschaftlich mit großer Überzeugungskraft. Man spürte, dass er uns wirklich etwas vermitteln wollte. Am Ende ihres ersten Gesprächs sagt Cherki zu Fanon, bei ihrem Gespräch sei ihr gar nicht bewusst gewesen, dass Fanon schwarz sei. Diese Farbenblindheit Cherkis scheint Fanon sehr bewegt zu haben. Er bietet ihr ein Praktikum in seiner psychiatrischen Klinik in Blida an, wo Fanon seit 1953 eine Abteilung für psychiatrische Erkrankungen leitet. Die psychiatrische Anstalt in der nordalgerischen Stadt wurde von einem Psychiater namens Antoine Porot aufgebaut. Porots rassistische Haltung war typisch für einen französischen Wissenschaftler im kolonisierten Algerien. Fanon fasst sie selbst folgendermaßen zusammen. Der muslimische Nordafrikaner ist ein Aufschneider, Lügner, Dieb und faul. Er kann als hysterischer Debiler bezeichnet werden, der zudem unvorhersehbaren mörderischen Impulsen folgt. Man sieht also, dass die Triebhaftigkeit des Algeriers, die Häufigkeit und die Merkmale seiner Morde, seine ständige Neigung zu Straffälligkeit, sein Primitivismus kein Zufall sind. Der Algerier hat keine Hirnrinde. Oder, um genauer zu sein, das beherrschende Element ist wie bei den niederen Wirbeltieren das Zwischenhirn. Patriotische Psychiater im Dienste Frankreichs liefern der Kolonialmacht, was sie am dringendsten benötigt. Eine Rechtfertigung für die Unterdrückung angeblicher Untermenschen. In der von Porot begründeten Schule von Algier gerinnen rassistische Vorurteile und Stereotypisierungen zu einer Pseudowissenschaft. Man kann sich vorstellen, wie demütigend und demotivierend solche Vorlesungen über die angebliche eingeborene Faulheit und intellektuelle Infantilität der Algerier auf die algerischen Studentinnen von Blida gewirkt haben müssen. So werden in Form einer herrschenden Lehrmeinung Generationen von Algeriern und Algerierinnen, Kindern, Schülern und Studenten religiöse und kulturelle Minderwertigkeitsgefühle eingebläut, wogegen Fanon sich verwahrt. Dr. H. L. Gordon, Arzt an der psychiatrischen Klinik von Nairobi, schreibt in einem Aufsatz in der Presse Medicale: Exakte Forschungen an einer Reihe von 100 normalen eingeborenen Gehirnen zeigen dem bloßen Auge das Fehlen von Teilen der Großhirnrinde. Es wurde gesagt, der Schwarze sei die Verbindung zwischen Affen und Menschen. Wenn wir an die Humanität, an das Gefühl der Menschenwürde appellieren würden, wäre es uns aber ein leichtes, nachzuweisen oder anzuerkennen, dass der Schwarze dem Weißen gleich ist. Es geht Fanon als einem schwarzen Psychiater darum, die Zentralperspektive einer männlich und weiß dominierten Wissenschaft aufzubrechen. Als Schwarzer sei man nicht einfach schwarz. Als Schwarzer stehe man dem Weißen als ewig anderer gegenüber, auch in der Wissenschaft. und mit dem, was Fanon Verobjektivierung oder auch Verdinglichung der Kolonisierten nennt, geht allzu oft auch ein abschätzender, geringschätziger Blick einher. Ich kam auf die Welt, darum bemüht, den Sinn der Dinge zu ergründen. Und dann entdeckte ich mich als Objekt inmitten von Objekten. Der andere fixiert mich durch Gesten, Verhaltensweisen, Blicke, so wie man ein Präparat mit Farbstoff fixiert. Wörter zerrissen mir das Trommelfell. Menschenfresserei, geistig zurückgebliebene, Fetischismus, Rassenmakel, Sklavenschiffe. Zu Beginn der Geschichte, welche die anderen über mich erzählen, hatte man weithin den Sockel des Kannibalismus aufgestellt, damit ich mich daran erinnere. Man sah in meinen Chromosomen einige mehr oder weniger dicke Gene, welche die Menschenfresserei repräsentieren. Eine Schande, diese Wissenschaft. Fanon macht bewusst, dass der Blick des Psychiaters auf seinen Patienten auch eine Waffe sein kann. Seine politische Theorie speist sich aus seinen Erfahrungen im psychiatrischen Alltag. Erst Foucault wird die Psychiatrie wieder so politisch denken, wie Fanon es tut. Wenn es mir darum geht, außerhalb meiner psychoanalytischen Praxis meine Folgerungen in den Zusammenhang der Welt zu stellen, dann sage ich erstens: Mein Patient leidet an einem Minderwertigkeitskomplex. Seine psychische Struktur droht zu zerfallen. Es geht darum, ihn davor zu bewahren. Zweitens, wenn er von dem Wunsch, ein Weißer zu sein, derart überschwemmt wird, so deshalb, weil er in einer Gesellschaft lebt, die seinen Minderwertigkeitskomplex ermöglicht. In einer Gesellschaft, die die Überlegenheit einer Rasse behauptet. Und genau in dem Maße, in dem diese Gesellschaft ihm Schwierigkeiten macht, befindet er sich in einer neurotischen Situation. Was sich nun aufdrängt, ist die Notwendigkeit einer doppelten Einwirkung. Auf das Individuum und auf die Gruppe. Als Psychoanalytiker muss ich meinen Patienten helfen, sein Unbewusstes bewusst zu machen. Nicht länger eine halluzinatorische Laktifizierung anzustreben. Kinder und Erwachsene teilen uns ihre Träume mit. Und wir sehen, wie sie zittern, fliehen, unglücklich sind. Wenn ich in seinen Träumen den Ausdruck eines unbewussten Wunsches feststelle, die Hautfarbe zu wechseln, dann wird es nicht mein Ziel sein, ihm das auszureden. Mein Ziel wird im Gegenteil darin bestehen, ihn in die Lage zu versetzen, andere soziale Strukturen zu wählen. Umgekehrt wirkt auch Fanons Politisierung auf seine Arbeit als Psychiater zurück. Wie er politisch für die Gleichberechtigung von Algeriern und Franzosen eintritt, so in seinem reformorientierten Klinikalltag für eine Behandlungssituation zwischen Ärzten und Patienten auf Augenhöhe. Cherki beschreibt, wie Fanon seine politischen Forderungen nach der Anerkennung und Aufrichtung jedes Patienten in seine Arbeit einzulösen versucht. Während die Psychiatrie seiner Zeit noch hauptsächlich auf die bloße Verwahrung der Patienten ausgerichtet ist und eine psychiatrische Anstalt also eher einem Gefängnis gleicht, beginnt Fanon in Blida die Insassen in die tägliche Arbeit einzubeziehen. Strickkurse und Schneiderwerkstätten entstehen, Kinofilme werden aufgeführt, die Psychiatrie gewinnt an Leben. Es war ihm sehr wichtig, diese Methode der Sozialtherapie einzusetzen. Er war, da rede ich mir immer ein bisschen den Mund fusselig, er war nicht der Direktor dieser psychiatrischen Klinik. Er hatte zwei Stationen, um die er sich kümmerte. Es ist immer noch wichtig, das hervorzuheben. Damals gab es andere Theorien, die man hatte, wenn man mit Menschen mit geistigen Krankheiten umging. Und er hatte eben diese zwei Stationen, die wurden damals unterteilt in europäische Frauen und arabische Männer. So war also die Aufteilung. Fanon war, wie gesagt, immer sehr gut angezogen, wie aus dem Ei gepellt. Und am Anfang fragte sich das Pflegepersonal, wer ist jetzt dieser schicke schwarze Mann, der hier die psychiatrische Klinik verändern will? Am Anfang hatte er also mit sehr viel Skepsis zu kämpfen. Mit seinem Praktikanten Jacques Azoulay hat er sich dann das Ziel gesetzt, viele Dinge einzuführen. Wie beispielsweise Theater und andere Sachen, die aber eigentlich europäischer Herkunft waren. Und das ist erst mal gescheitert. Die Änderungsversuche Fanons sind am Anfang gescheitert. Et il réalise à ce moment-là, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il part avec Azoulay voir dans les montagnes. Er ist dann mit Jacques Azoulay in die Berge gefahren, hat sich angesehen, wie die Menschen dort leben. Das war wichtig, denn die Leute, die bei ihm behandelt wurden, kamen nicht aus der Stadt. Das waren keine Intellektuellen aus Algier, sondern Menschen, die im Rifgebirge lebten. Es war wichtig, in der Arbeit darauf einzugehen. Fanon war jemand, der immer gezweifelt hat, der sich auch selbst immer hinterfragt hat. Er war sehr zielstrebig, aber hatte immer auch das Bewusstsein, dass man falsch liegen kann. Dann hat er einen Café eröffnet, in dem sich die Männer treffen konnten, Karten spielen konnten. Er hat die Moschee wieder öffnen lassen, die zu einem Heuschober gemacht worden war. Er hat ein Fußballstadion eröffnet, denn Fanon hat als Jugendlicher sehr gerne Fußball gespielt. Er hat Musiker kommen lassen, von denen einer dann auch Pfleger wurde, weil ihm die Tätigkeit so Spaß machte. Und was Fanon damit erreichte, war, dass er auch den Pflegern und Pflegerinnen ihre Würde zurückgab. Denn davor waren sie einfach nur Wächterinnen und Wächter gewesen. Innerhalb kürzester Zeit verringert sich das Gefühl der Entfremdung bei Fanons Patienten. Tobsuchtsanfälle treten seltener auf. Bald können die Zwangsjacken aus dem Klinikalltag verschwinden. Was im psychiatrischen Alltag von heute zumeist selbstverständlich erscheint, ist im Jahr 1953 regelrecht revolutionär. Am 1. November 1954 erklärt der Front de Libération Nationale, kurz FLN, offiziell den Beginn seines Guerillakriegs gegen die französischen Truppen. Von Anfang an sympathisiert Fanon mit der algerischen Befreiungsbewegung. Heimlich behandelt Fanon in seiner Klinik verletzte Befreiungskämpfer aus den Bergen. Und er versteckt sie auch. Der Philosoph Daniel James. Das ist ja dann ein ziemlich zentraler Aspekt, dass er untersucht hat, wie dieser koloniale Kontext dieses von ihm dann untersuchte psychische Leid prägte und in welchem Maße das sozusagen in Isolation gar nicht wirklich angemessen adressiert werden könnte, sondern nur dadurch, dass man eben an den Rahmenbedingungen selbst und eben tatsächlich einfach sehr radikal an diesen Rahmenbedingungen etwas ändert. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch so eine Einsicht, die eine Rolle darin gespielt hat, dass er sich dann zum Mitstreiter im antikolonialen Kampf macht. Der Algerienkrieg war extrem blutig und es gab sehr viel Folter, vermeintliche Aufständische, aber nicht nur. Also Folter war quasi integraler Bestandteil des Kolonialismus. So sieht das nicht nur Fanon, sondern das ist auch historisch gesichert. Und diese Folter hat natürlich häufig auch dazu geführt, dass es psychische Störungen gab bei den Gefolterten. Und das ist sozusagen eine Erfahrung, die Fanon aufgreift. Dann ist aber auch sozusagen sein psychiatrischer Ansatz der, dass er sagt, wie kann überhaupt eigentlich Psychiatrie funktionieren, wenn die Menschen, die er behandeln soll, in einem Kolonialsystem leben, was gar nicht normal ist. Zwischen 1954 und 1959 ist Fanon mit vielfältigsten Formen von Verletzungen konfrontiert, körperlichen wie seelischen. Viele der Befreiungskämpfer sind von Gewalt und Folter traumatisiert. In seinem zweiten Hauptwerk, Die Verdammten dieser Erde, beschreibt Fanon einige drastische Fälle. Etwa den eines jungen Bauern, der in Berührung mit den Kämpfen der algerischen Befreiungsarmee ALN kommt. Fall Nummer 3. Ungezielter Tötungszwang bei einem jungen algerischen Bauern. S. 37 Jahre alt, Felache. Wohnt in Constantinois. Hat sich niemals mit Politik beschäftigt. Seit Beginn des Krieges ist seine Heimat Schauplatz erbitterter Kämpfe. Von Zeit zu Zeit kommen die Bauern seines Dorfes den algerischen Kämpfern zu Hilfe. Eines Tages werden alle Einwohner zusammengetrieben und verhört. Ein französischer Offizier gibt den Befehl, alle Männer zu sammeln. Er lässt sie in die Nähe eines Wadi führen, wo das Blutbad beginnt. 29 Männer werden aus nächster Nähe getötet. S. wird von 2 Kugeln verwundet. Die eine schlägt durch den rechten Schenkel, die andere durch den linken Arm. S. wird ohnmächtig. Inmitten einer Gruppe der ALN kommt er wieder zu Bewusstsein. Er wird vom Sanitätsdienst behandelt und entlassen. Unterwegs beunruhigt er die Eskorte der ALN durch sein immer abnormeres Verhalten. Er verlangt ein Gewehr, obwohl er Zivilist und körperbehindert ist. Eines Nachts bemächtigt er sich der Waffe eines Kämpfers und schießt ungeschickt auf die schlafenden Soldaten. Er wird brutal entwaffnet, die Hände werden ihm gebunden. So trifft er in der psychiatrischen Klinik ein. Seine heftigen Erregungsphasen sind von Schreien begleitet. Die ganze Station ist in ständigem Alarmzustand wegen seines offen bekundeten Willens, alle Welt zu töten. Während seines Krankenhausaufenthalts greift er 8 Kranke an. Und er erklärt: Es gibt Franzosen unter uns. Sie verkleiden sich als Araber. Man muss sie alle töten. Alle diese sogenannten Algerier sind Franzosen. Und sie lassen mich nicht in Ruhe. Sobald ich einschlafen will, kommen sie in mein Zimmer. Aber jetzt kenne ich sie. Im Leben muss man töten, um nicht selbst getötet zu werden. Alle kommen dran. Dann werde ich endlich ruhig schlafen können. Nach 3 Wochen verschwindet die Erregung. Nach 1 Monat bittet er um Entlassung. Er will ein Handwerk lernen. Nach 6 Monaten wiedergesehen. Befinden gut. Fanon schildert die psychischen Störungen von Gefolterten, aber auch von den Folterern. Auch die französischen Kolonialsoldaten überstehen den Krieg nicht unbeschadet. Die Fälle zeigen deutlich, Täter wie Opfer sind gezeichnet von Gewalt. Fall Nummer 2. Ein europäischer Polizist, der unter Depressionen leidet. A. 28 Jahre alt, verheiratet, kinderlos. Er wird von seinen Vorgesetzten wegen Verhaltensstörungen geschickt. Was ihm auf die Nerven fällt, sind die Schreie, die er nachts hört und die ihn nicht schlafen lassen. Und er erzählt, dass er seit einigen Wochen vor dem Schlafengehen tatsächlich die Fensterläden schließt und die Ritzen verstopft, zur großen Verzweiflung seiner Frau, die vor Hitze erstickt. Außerdem steckt er sich Watte in die Ohren, um die Heftigkeit der Schreie zu dämpfen. Manchmal dreht er sogar mitten in der Nacht das Radio an oder legt Platten auf, um dieses nächtliche Geschrei nicht zu hören. Dann legt uns A. ausführlich sein Drama dar. Seit mehreren Monaten ist er bei einer Anti-FLN-Brigade. Er hat Verhöre durchzuführen, was niemals ohne ein paar Rempeleien abgeht, weil die ja nichts gestehen wollen. Manchmal, erklärt er, möchte man ihnen sagen, dass sie, wenn sie etwas Mitleid mit uns hätten, sprechen würden, ohne uns zu zwingen, ganze Stunden damit zu verbringen, ihnen die Informationen Wort für Wort aus der Nase zu ziehen. Wir haben gar kein Interesse daran, sie zu töten. Was wir brauchen, sind Informationen. Ich sage nochmal, wir würden uns das gerne ersparen. Aber die machen uns die Aufgabe nicht leicht. Anfangs machte mir das Spaß, aber dann fing es an, mir durch Mark und Bein zu gehen. Heute brauche ich nur ein Schreien zu hören und ich kann Ihnen genau sagen, wie weit er ist, in welchem Stadium des Verhörs man mit ihm ist. Ein Kerl, der 2 Faustschläge und einen Schlag mit dem Knüppel hinter die Ohren bekommen hat, hat eine ganz bestimmte Art zu reden, zu schreien, zu sagen, dass er unschuldig ist. Wenn man ihn 2 Stunden an den Knöcheln aufgehängt hat, hat er eine andere Stimme. Nach der Badewanne wieder eine andere Stimme. Jetzt höre ich die Schreie schon bei mir zu Hause. Herr Doktor, dieser Job ekelt mich an. Wenn Sie mich heilen, werde ich um eine Versetzung nach Frankreich bitten. Nach dieser Schilderung verschreibe ich ihm einen Krankenhausurlaub. Ich glaube, das ist eine der zentralen Einsichten in seiner Analyse, dass diese dehumanisierenden Auswirkungen des Kolonialismus eben nicht bloß die Kolonisierten betraf, sondern ebenso auch die Kolonisierenden selbst. Und Insofern ist sozusagen Dehumanisierung ein zweischneidiges Schwert, das sozusagen in beide Richtungen schneidet. Und insofern würde dann die Befreiung durch die Entkolonialisierung und die Wiederaneignung der Menschlichkeit, die damit einhergehen soll, würde eben nicht nur die Kolonisierten betreffen, sondern auch die Kolonisierenden würden ihre Menschlichkeit dort wieder erwerben können dadurch. Als der bewaffnete Befreiungskampf in Algerien beginnt, ist Fanon noch Angestellter der Kolonialmacht Frankreich. Doch dieser Widerspruch ist ihm irgendwann zu groß. Ende 1956 zieht er persönliche Konsequenzen. Er gibt seine Stelle im französischen Staatsdienst und Kolonialdienst auf und begründet dies in einem offenen Brief an den französischen Ministerpräsidenten. Wenn die Psychiatrie eine medizinische Disziplin ist, die dem Einzelnen helfen soll, sich in seiner Umgebung nicht mehr fremd zu fühlen, halte ich es für meine Pflicht, laut auszusprechen, dass der Araber ständig seinem Land entfremdet, in einem Zustand der absoluten Entpersönlichung lebt. Fanon wird aus Algerien ausgewiesen. Er geht ins Exil, nach Tunis. Hier arbeitet er wieder als Psychiater, wird aber zugleich auch Sprecher der algerischen Befreiungsbewegung FLN. Als ihr offizieller Botschafter betritt Fanon nun auch die internationale Bühne. Mit seinen leidenschaftlichen antikolonialen Reden und Schriften erregt er international Aufsehen. Seine Artikel, die er in Tunis in der Untergrundzeitung El Mujahid veröffentlicht, erscheinen später in Buchform unter dem Titel »Für eine afrikanische Revolution«. Die Texte belegen, dass Fanon die Befreiung Algeriens zunehmend auch in einen panafrikanischen Kontext stellt. Er war dann irgendwann Repräsentant der FLN und quasi Sprecher. Er hat im Organ der FLN dann viele Artikel geschrieben, weil er eben auch ein begnadeter Schriftsteller war und war eben auch Repräsentant bei Treffen in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo natürlich es auch eine Aufbruchstimmung gab. Viele Länder des afrikanischen Kontinents haben ja dann ihre Unabhängigkeit erkämpft und Fanon hat Entwicklungen in anderen Ländern, also beispielsweise im Kongo, auch sehr genau beobachtet und hatte eben gehofft, dass er eben die Dekolonisation des afrikanischen Kontinents noch erleben würde. Im November 1960 kam ein Reisender uneindeutiger Herkunft, dunkelhäutig, aber nicht aus Afrika stammend, in Mali an. Schreibt Adam Schatz in seiner Fanon-Biografie The Rebels Clinic, die zu Fanons 100. Geburtstag auch auf Deutsch erscheint. Es war eine lange Reise gewesen, im Auto von der liberischen Hauptstadt Monrovia, mehr als 1200 Meilen durch den Regenwald, Savanne und die Wüste. Und der Weg war noch immer weit. Fanon war von der Landschaft elektrisiert. Er schreibt in sein Reisejournal: Dieser Teil der Sahara ist nicht monoton. Sogar der Himmel ändert ständig sein Aussehen. Vor einigen Tagen haben wir einen Sonnenuntergang gesehen, in leuchtendem Violett. Heute ist es ein intensives Rot. Während Europa in einen trägen Schlaf verfallen ist, ist dieser Kontinent in Bewegung geraten. Wir erleben die Geburt einer Welt. Fanons Revolutionstheorien erscheinen den europäischen Kolonialmächten als gefährlich. Mehrere Mordanschläge werden auf ihn verübt. Bei einem Autounfall in Marokko wird er schwer verletzt. Und als er sich anschließend in Rom in einem Krankenhaus aufhält, um sich zu erholen, entgeht er wieder nur knapp einem Attentat. 1960 kidnappt der französische Geheimdienst in Liberia sogar ein Flugzeug, um Fanon in seine Gewalt zu bringen. Doch einer Vorahnung folgend ist Fanon da schon auf dem Weg nach Mali. Fanon ist mehr als nur ein Revolutionstheoretiker. Im algerischen Befreiungskrieg wird er selbst zum Akteur. Von Mali aus will er Kämpfer durch die Sahara nach Algerien einschleusen. In einem malischen Militärjeep dringt er 1000 Kilometer tief in die Sahara vor, um mögliche Einmarschrouten nach Algerien zu verzeichnen. Verwirklichen kann er seine kühnen Pläne nicht. Als er Ende Dezember 1960 müde und abgemagert nach Tunis zurückkehrt, stellt ein befreundeter Arzt fest, Fanon ist an Leukämie erkrankt. Die letzten Monate, die ihm noch bleiben, nutzt er, um sein letztes und wichtigstes Buch zu diktieren. Die Verdammten dieser Erde. Gegenüber der kolonialen Ordnung befindet sich der Kolonisierte in einem Zustand permanenter Spannung. Die Welt des Kolonialherren ist eine feindliche Welt, die ihn zurückstößt, aber gleichzeitig ist sie eine Welt, die seinen Neid erregt. Der Kolonisierte träumt davon, sich an die Stelle des Kolonialherren zu setzen. Nicht ein Kolonialherr zu werden, sondern den Platz des Kolonialherrn einzunehmen. Dessen feindselige, drückende, aggressive Welt erscheint der kolonisierten Masse, die von ihr gewaltsam ausgeschlossen bleibt, nicht als Hölle, der man so schnell wie möglich entkommen möchte, sondern als ein Paradies in greifbarer Nähe, bewacht von furchteinflößenden Bluthunden. In »Die Verdammten der Erde« deutet Fanon die koloniale Situation in ihrer ganzen tiefen Dimension politisch. Die Kolonisierten werden zu den Verdammten dieser Erde, jenen Marginalisierten und Unterprivilegierten aus der sogenannten Dritten Welt, die er als eine neue revolutionäre Klasse versteht. Los, meine Kampfgefährten. Es ist besser, wenn wir uns sofort entschließen, den Kurs zu ändern. Die große Nacht, in der wir versunken waren, müssen wir abschütteln und hinter uns lassen. Die neue Zeit, die sich schon am Horizont zeigt, muss uns standhaft, aufgeweckt und entschlossen antreffen. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft. An allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Wenn ich in der europäischen Technik und dem europäischen Stil den Menschen suche, stoße ich auf eine Folge von Negationen des Menschen. Versuchen wir, den totalen Menschen zu erfinden, den zum Siege zu führen Europa unfähig war. Europa hat getan, was es tun musste. Und alles in allem hat es seine Sache gut gemacht. Hören wir auf, es anzuklagen. Aber für Europa, für uns selbst und für die Menschheit, Genossen, müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen. Alice Cherki beschreibt in ihrem Fanon-Buch die Entwicklung, die Fanon von seinem Frühwerk »Schwarze Haut, weiße Masken« zu den Verdammten dieser Erde macht. Nach seiner komplexen Rassismusanalyse formuliert Fanon nun sein politisches Vermächtnis, wie er zu einer antirassistischen, postkolonialen Welt durchbrechen will. Wenn nötig, mit Gewalt. Wie bei »Schwarze Haut, weiße Masken« und bei »L'envie de la Révolution algérienne« geht er von einzelnen Beobachtungen aus, um daraus eine allgemeine Lehre zu entwickeln. Die meisten Kapitel sind hier weniger ausgeführt als in seinen vorhergehenden Büchern. Fanon hat nicht die Zeit, neu zu strukturieren, neu zu schreiben. Es ist zwar sein üblicher Stil, mal mahnend, meist demonstrativ, doch Fanons Atem, der in seinen Schriften stets zu spüren ist, ist hier schneller, kommt in kürzeren Stößen hervor. Ebenso wie in »Schwarze Haut, weiße Masken« schreibt er vom Körper aus, doch auch ohne Rücksicht auf seinen Körper, ungestüm. Und diese Art zu schreiben verstärkt die inhaltliche Intensität der 5 Kapitel, aus denen das Buch besteht. Das gesamte Werk ist eine Analyse der Dekolonisation und eine Reflexion über die Zukunft der Länder der Dritten Welt, hauptsächlich Afrikas, mit einem aufmerksamen Blick nach Lateinamerika. Fanon bleibt nicht bei einer Beschreibung der kolonialen Situation stehen, auch wenn er sie noch einmal dezidierter aufgreift. Er analysiert nun die Dekolonisation. Und in Anbetracht der Gewalt der individuellen und kollektiven Unterdrückung durch das Kolonialsystem kann, laut Fanon, auch die Dekolonisierung nicht ohne Gewalt vonstatten gehen. Die Dekolonisation ist immer ein Phänomen der Gewalt. Die Dekolonisation ist ein Programm absoluter Umwälzung. Sie kann nicht das Resultat einer magischen Operation oder einer friedlichen Übereinkunft sein. Die Dekolonisation ist das Zusammentreffen zweier von Geburt an antagonistischer Kräfte. Ihre erste Konfrontation hat sich unter dem Zeichen der Gewalt abgespielt. Die Ausbeutung des Kolonisierten durch den Kolonialherrn wurde mit Hilfe von Bajonetten und Kanonen erzwungen. Der Kolonialherr ist es, der den Kolonisierten geschaffen hat und fortfährt, ihn zu schaffen durch Gewalt. Als erstes lernt der Eingeborene, auf seinem Platz zu bleiben, die Grenzen nicht zu überschreiten. Deshalb sind die Träume des Eingeborenen Muskelträume, Aktionsträume, aggressive Träume. Ich träume, dass ich springe, dass ich schwimme, dass ich renne, dass ich klettere. Ich träume, dass ich vor Lachen berste, dass ich den Fluss überspringe. Während der Kolonisation hört der Kolonisierte nicht auf, sich zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr früh zu befreien. Der Kolonialherr weiß das genau. Er stellt mit Bitterkeit fest, sie wollen unseren Platz einnehmen. Das ist wahr. Der Kolonisierte ist unterworfen, aber nicht gezähmt. Er ist erniedrigt, aber nicht von seiner Niedrigkeit überzeugt. Er wartet geduldig, dass der Kolonialherr in seiner Wachsamkeit nachlasse, um sich auf ihn zu stürzen. Die Muskeln des Kolonisierten liegen ständig auf der Lauer. Der Kolonisierte ist ein Verfolgter, der ständig davon träumt, Verfolger zu werden. Die Dekolonisation ist wahrhaft die Schöpfung neuer Menschen. Sie führt in das Sein einen neuen Rhythmus ein, eine neue Sprache, eine neue Menschlichkeit. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Dekolonisation macht diesen Satz wahr. Die nackte Dekolonisation lässt durch alle Poren glühende Kugeln und blutige Messer ahnen. Denn wenn die Letzten die Ersten sein sollen, so kann das nur Folge eines entscheidenden und tödlichen Zusammenstoßes der beiden Protagonisten geschehen. Alle Mittel der Gewalt natürlich eingeschlossen. Wenn nämlich mein Leben das gleiche Gewicht hat wie das des Kolonialherren, dann schmettert mich sein Blick nicht mehr nieder, lässt mich nicht mehr erstarren. Seine Stimme versteinert mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr verwirrt in seiner Gegenwart. Ich mache ihn fertig. Ich bin schon dabei, ihm eine Falle nach der anderen zu stellen, sodass er bald keinen anderen Ausweg mehr haben wird als die Flucht. Der Freiheitstheoretiker Frantz Fanon glaubt an die regenerative Kraft der Gewalt. In seiner Perspektive ist die Gewalt gegen die Kolonialherren aber stets Gegengewalt, eine Art Notwehr. Die Gegengewalt der Kolonisierten kann die ursprüngliche Gewalt der Kolonialherren niemals übertreffen, mit ihren Kolonialarmeen, ihren Bomben, Folterzentren und Konzentrationscamps. Insofern rechtfertigte Fanon Gewalt als legitimes Mittel im Kampf um Unabhängigkeit, um die Deformation der Unterdrückung in emanzipatorische Bahnen zu lenken. Es ist genau diese Frage nach Fanons Verhältnis zur Gewalt, die ihn nach seinem Tod über Jahrzehnte zum Gegenstand weltweiter hitziger Debatten werden lässt. Ein Philosoph spielt darin wieder eine besonders prominente Rolle. Jean-Paul Sartre. Bekanntermaßen hat Sartre das Vorwort geschrieben zu Die Verdammten dieser Erde, was eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Rezeption dieses Buches im europäischen Kontext. Also Sartre hat dafür die Tür geöffnet und ihn so berühmt-berüchtigt in diesem Kontext gemacht. Aber was es ein bisschen komplexer macht, ist eben auch, dass er als Autor des Vorwortes dieses Buch ganz maßgeblich gerahmt hat in seiner Rezeption. Also insbesondere dieses Thema der Gewalt, was ja sicherlich das umkämpfte, also das umstrittenste Thema in der ganzen Diskussion dieses Buches ist, das wird sozusagen sehr stark auch in den Vordergrund gerückt durch das Vorwort. Und das, glaube ich, hat auch sehr stark dieses Bild von Fanon als Apologet der Gewalt mitgeprägt, einfach durch die Rahmung. In den Kolonien zeigte sich die Wahrheit nackt. Die Mutterländer bevorzugten sie bekleidet. Für sie war der Kolonialismus das goldene Zeitalter. Es ging zu Ende. Dann öffneten sich die Münder von allein. Die gelben und schwarzen Stimmen sprachen zwar noch von unserem Humanismus, aber nur, um uns unsere Unmenschlichkeit vorzuwerfen. Zunächst war es eine stolze Verwunderung. Wie? Sie sprechen ganz allein? Wir lassen sie ruhig schimpfen, das erleichtert sie. Ein bellender Hund beißt nicht. Was einen Aufstand anging, waren wir ganz ruhig. Welcher bewusste Eingeborene würde sich dazu hinreißen lassen, die schönen Söhne Europas zu meucheln, nur um schließlich selbst ein Europäer zu werden? Kurz, wir ermutigten diese Melancholien. Nun hören Sie aber diese Stimme. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt. Dieser Ton ist neu. Wer wagt, ihn anzuschlagen? Ein Afrikaner, ein Mann der dritten Welt, ein ehemaliger Kolonisierter. Fanon wendet sich an die Kolonisierten. Eingeborene aller unterentwickelten Länder, vereinigt euch. Kurz, in dieser Stimme entdeckt die dritte Welt sich und spricht zu sich. Das ist es, was Fanon seinen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Brüdern zuruft. Die wahre Kultur ist die Revolution, und sie wird im Feuer des Kampfes geschmiedet. Und glaubt nicht etwa, dass ein zu heißes Blut oder eine unglückliche Kindheit ihm eine besondere Vorliebe für die Gewalt gegeben hätten. Er macht sich nur zum Interpreten der Situation, das ist alles. Ihre Söhne, kaum dass sie das Licht der Welt erblickten, haben gesehen, wie ihre Väter geschlagen wurden. In der Sprache der Psychiatrie ist das ihr Trauma. So wird man in ihren Körpern eine vulkanische Wut erzeugen. Sie sind eingekeilt zwischen unseren Waffen, die auf sie gerichtet sind, und jenen entsetzlichen Gelüsten, jenen Mordgelüsten, die in ihnen aufsteigen und die sie nicht immer erkennen. Denn es ist zunächst nicht ihre Gewalt, sondern unsere, die in ihnen anwächst und sie zerreißt. Sartre endet sein Vorwort mit einer regelrechten Apotheose der Gewalt. Es wird Ihnen gut tun, Fanon zu lesen. Diese ununterdrückbare Gewalt ist, wie er genau nachweist, kein absurdes Unwetter, auch nicht das Wiederdurchbrechen wilder Instinkte. Keine Sanftmut kann die Auswirkungen der Gewalt auslöschen, nur die Gewalt selbst kann sie tilgen. Der Kolonisierte heilt sich von der kolonialen Neurose, indem er den Kolonialherrn mit Waffengewalt davonjagt. In der ersten Zeit des Aufstands muss getötet werden. Einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal treffen, nämlich gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. Was übrig bleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch. Wir finden unsere Menschlichkeit diesseits von Tod und Verzweiflung. Fanon findet sie jenseits von Folter und Tod. Wir haben den Wind gesät, er ist der Sturm. Ein Sohn der Gewalt, schöpft er aus ihr jeden Augenblick seine Menschlichkeit. Das wurde dann häufig so gelesen, als ob Fanon eben unumwunden Gewalt mit allen Mitteln und immer befürworten würde. Also was Fanon sagt, ist, dass diese Entmenschlichung, dieses zum Ding werden, dieses nicht als Subjekt anerkennen, dass das sich verändert im antikolonialen Kampf und diese Erzählung, dass eben die Kolonialisierten minderwertig sind, dass das über so eine militante Praxis ein Stück weit umgedreht werden kann. Fanons Verhältnis zu Sartre ist intensiv, aber auch widersprüchlich. So viel Fanon Sartre zu verdanken habe, so viel habe er ihm auch vorzuwerfen, meint Alice Cherki. Et Fanon aussi. Il était très déçu par les phrases, alors qu'il voulait absolument la préface de Sartre. Obwohl er unbedingt das Vorwort von Sartre haben wollte, war Fanon sehr enttäuscht davon. Als er es las, lag er schon im Sterben. Er äußerte sich nicht öffentlich. Aber privat spürte man, er war alles andere als glücklich über das, was Sartre über die Gewalt sagte. Nein, Fanon war ganz und gar nicht einverstanden damit. Ich habe das oft wiederholt. Was Sartre schrieb, war falsch, weil es so weit entfernt war von dem, was Fanon über die Gewalt dachte. Es ist kein Zufall, dass er eine komplexere Haltung dazu hatte, denn er war Psychiater und wusste, was Gewalt bewirkt. Zu Fanons berühmtesten Kritikerinnen gehört Hannah Arendt. Die Philosophin hat sich in ihrem Buch Über die Gewalt von 1970 auf Fanon bezogen und die Verdammten dieser Erde darin auch kritisiert. Allerdings beruht Arendts Urteil wohl nur auf einer oberflächlichen Lektüre von Fanon. Ja. Da habe ich auch interessante Sachen gehört von Robert Bernasconi, der auf unserer Tagung war und der sich tatsächlich Hannah Arendts Handexemplar von Die Verdammten dieser Erde angeschaut hat. Also zumindest laut Bernasconi hat sie nicht mehr als das erste Kapitel gelesen des Buches. Das heißt also auch, dass viel dieses sehr viel komplexeren Bildes, das wir später gezeichnet sehen, gar nicht bei ihr auftaucht. Sie bezieht sich relativ isoliert nur auf diese Eingangsbemerkungen. In den Verdammten dieser Erde sieht Hannah Arendt eine gefährliche Idealisierung revolutionärer Gewalt. Dass Gewalt als Mittel zum Erschaffen eines neuen Menschen dienen könnte, hält die Philosophin für eine gefährliche Illusion. In Arendts Lesart wird Fanons Gewalttheorie zu einem Ausdruck tiefer Frustration und Ohnmacht. Sie sieht ihn nicht als konstruktiven politischen Ansatz an. Als Beweis führt sie viele antikoloniale Bewegungen an, die durch Gewalt an die Macht kamen, die aber am Ende selbst in autoritären Regimen endeten. Dieses Buch, Die Verdammten dieser Erde, das ist innerhalb von 10 Wochen geschrieben worden. Und während so am Anfang in diesem Kapitel über die Gewalt ja sehr stark dieser positive Aspekt herausgehoben wurde, finden sich dann sozusagen im Verlauf des Buches, also gerade in diesem Kapitel über die psychischen Störungen, dann auch quasi Einschätzungen oder Formulierungen, die zeigen, dass es sehr viel differenzierter bei Fanon ist, dass er Gewalt sehr viel differenzierter betrachtet. Da kommt im Ganzen, finde ich, ein recht ambivalentes Bild, das einerseits schon nahelegt, dass Gewalt in bestimmten kolonialen Kontexten, die bereits sehr auch durch Gewalt geprägt sind, notwendig ist, die Gewalt dann teils auf eine Art darstellt, die man, glaube ich, auch gut als glorifizierend ansehen kann, aber zugleich doch auch die schädliche Dimension, die Schäden, die Gewalt einschließlich antikolonialer Gewalt bei den Kolonisierten auslöst. Franz Fanon est mort. Nous le savions condamné depuis de longs mois, mais contre toute raison, nous espérions, tellement nous le connaissions volontaire, capable de miracles. Im Kölner Filmhaus wird der Film Auf den Spuren von Franz Fanon gezeigt. Danach gibt es ein Filmgespräch mit dessen Autor und Regisseur Mehdi Lalaoui. Lalaoui ist Algerien-Franzose. Die mangelnde Rezeption Fanons in Frankreich sieht er als eine verspätete Rache der ehemaligen Kolonialmacht an ihrem härtesten Kritiker. Alors que Franz Fanon à l'âge de 19 ans débarqué en Provence en août. Franz Fanon landete im August 1944 im Alter von 19 Jahren mit einem Gewehr in der Hand in der Provence, um Europa vom Nationalsozialismus zu befreien. Aber die französischen Behörden haben es nie verkraftet und ihm nie verziehen, dass dieser Mann, der Frankreich befreit hat, sich später dem algerischen Befreiungskampf anschloss. Einer der Gründe, warum ich diesen Film gemacht habe, auch dank der Freundschaft mit Alice Cherki, war, dass ich das Denken und den Kampf von Franz Fanon, den Frankreich zu unterdrücken versucht, wieder in den Vordergrund rücken wollte. Fanon hilft uns, die Welt zu verstehen in all ihrer Intimität. Er repariert unsere Menschlichkeit und ruft uns zugleich zum Kampf auf, zum brüderlichen Kampf, zum Kampf freier Männer und Frauen. Im Interview erzählt Mehdi Lalaoui, für die Arbeit an dem Fanon-Film hatte er auch ein biografisches Motiv. Ich habe einen Beruf, Dokumentarfilmer. In meinem Metier versuche ich, über Menschen zu arbeiten, die mich berühren. Oder über Geschichten, die vergessen oder verschwiegen werden. Franz Fanon ist für mich so eine Gestalt, die ausgeblendet wurde. Meine Verbindung zu Fanon, was mich dazu gebracht hat, über Fanon zu arbeiten, ist, dass ich selbst ein Kind von Kolonisierten bin. Meine Eltern haben am algerischen Befreiungskrieg teilgenommen. Nicht nur meine Eltern, meine ganze Familie. Und das verbindet mich mit Frantz Fanon, dass er sich an der Seite meiner Eltern für die Befreiung unseres Landes eingesetzt hat. Ich stehe also in gewisser Hinsicht in Fanons Schuld. Und darum ist es wichtig für mich als Regisseur, über diesen Mann zu sprechen. Geschichte ist das, was schmerzt, hat der marxistische Literaturkritiker Frederick Jameson gesagt. Fanon habe eine seltene Gabe gehabt, die Verwundungen, die die Geschichte in die Leben und die Körper der kolonisierten, rassifizierten Bevölkerung geschlagen hat, zum Ausdruck zu bringen, meint Lalawi. Quand on a été colonisé pendant plus de 132 ans. Wenn man über 132 Jahre lang kolonisiert wurde und die Folge dieser sehr gewalttätigen Kolonisierung die Einwanderung von Tausenden und Abertausenden von Algeriern nach Frankreich war, dann besteht eine direkte Verbindung zu dieser Gewalt, die unsere Eltern gezwungen hat, nach Frankreich zu gehen und dort zu arbeiten. Hätte es diese Gewalt nicht gegeben, sie wären in Algerien geblieben. Ich bin ein in Frankreich geborener Algerier, wie Hunderttausende andere auch. Und das ist eine schmerzhafte Erinnerung, ein schmerzhaftes Erbe. Der Kolonialismus schreibt sich in die Körper der Kolonisierten ein und er hinterlässt Narben. Nicht nur in den Körpern, auch in den Seelen und das über Generationen. Selbst wenn die Kinder von Kolonisierten zu Migranten werden, tragen sie Gefühle in sich und mit sich, wie Ohnmacht, verlorene Würde, Scham. Wenn wir schwarze Haut, weiße Masken über den Rassismus, die Unterdrückung, die Frantz Fanon persönlich in Lyon und in der Armee erlebt hat, lesen, erkennen wir uns selbst wieder, was wir selbst erlebt haben oder was uns unsere Eltern erzählt haben. So bekommt das ein enormes Echo, eine enorme Relevanz. Menschen, die den Geschmack von Salz nicht kennengelernt haben, können nicht beschreiben, was Salz ist. Menschen, die den Geschmack von Zucker nicht kennengelernt haben, können nicht beschreiben, wie Zucker schmeckt. Bei Rassismus und Unterdrückung ist es ebenso. Fanon begegnet im Algerien der 1950er Jahre einer anderen Realität als in Frankreich. Und auch einer anderen Kultur der Erinnerung. Während in Frankreich der 8. Mai 1945 als Tag des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus begangen wurde, erinnert man sich in Algerien am 8. Mai an das vom französischen Militär in Algerien verübte Massaker. Eines der schlimmsten der Kolonialgeschichte. Bei den Umzügen zur Feier der deutschen Kapitulation schwenkten damals Algerier neben den Fahnen der Alliierten auch die Fahne ihrer Unabhängigkeitsbewegung und unterstrichen damit ihren Anspruch auf nationale Selbstständigkeit. Woraufhin das französische Militär ein brutales Gemetzel anrichtete. Nach algerischen Quellen wurden dabei bis zu 45.000 Menschen getötet. Die Anerkennung der Massaker von Sétif am 8. Mai 1945, im Mai, im Juni 1945, widerspricht dem französischen Selbstverständnis, das gerne alle unrühmlichen Geschichten ausblenden will. Das gilt natürlich insbesondere, wenn es sich um die Erinnerung an koloniale Massaker handelt. Das gilt nicht nur für Algerien, sondern auch für Kamerun, Indochina und so weiter. In Frankreich gibt es eine erinnerungspolitische Eigenart, das Unrecht, das den kolonisierten Völkern in den letzten 150 Jahren angetan wurde, zu leugnen und nicht anzuerkennen. Darum ist der französische Diskurs über Fanon auch so heikel, weil er an diese Tabus rührt. Aber obgleich er von der offiziellen Erinnerungspolitik eher ausgespart oder unterschlagen wird, gibt es doch eine ganze Reihe zivilgesellschaftlicher Initiativen, die ihn ehren. Zum Beispiel wird es in Lyon, wo er 6 Jahre lang studiert hat, eine Gedenktafel geben. Am 2. Juli wird in Lyon eine Frantz-Fanon-Tafel enthüllt. In Bordeaux wird es ebenfalls eine Frantz-Fanon-Gedenktafel geben, die vor 10 Jahren noch abgelehnt wurde. Und auch in Marseille wird es eine Tafel geben, Frantz Fanon. Es dauerte also über 60 Jahre, bis nicht die Regierung, sondern progressive Gemeinden den Namen Frantz Fanon immer mehr im öffentlichen Raum verankern. Als das Jahr 1961 sich dem Ende neigt, geht es Fanon immer schlechter. Durch seine Leukämie bekommt er Netzhautblutungen. Auf Freunde wirkt er apathisch und deprimiert. In Tunesien gab es keine geeigneten Behandlungsmöglichkeiten für Leukämiepatienten. Die FLN entscheidet, ihn nach Moskau zu bringen. In Moskau wird die Leukämie bestätigt, aber die sowjetischen Ärzte können nur noch eine palliative Sterbebegleitung anbieten. In einer überraschenden Wendung beschließen Fanon und seine Unterstützer, ihn in die USA zu bringen, weil man dort am National Institutes of Health in Bethesda mit einer neuen Chemotherapie experimentiert. Die Entscheidung ist geopolitisch heikel. Fanon als erklärter Antikolonialist steht dem Westen und insbesondere auch den USA kritisch gegenüber. Am Ende stirbt er ausgerechnet in Washington, im Land der Lynchmörder, wie er selbst die USA nannte. Dort plagten ihn schlimme Halluzinationen. Ärzte würden versuchen, seine Haut aufzuhellen, indem sie ihn in eine Waschmaschine stecken, um ihm so letztlich die Maske wieder aufzusetzen, die er abgelegt hat. Er stirbt am 6. Dezember 1961, zur selben Zeit, als die Polizei in Pariser Buchhandlungen die Verdammten dieser Erde beschlagnahmt. Wer sich heute auf die Suche nach den Spuren von Fanons Wirken macht, muss den gesamten Globus umkreisen. Wo soll man also beginnen? Man könnte die Bibliothek besuchen und die Regale besichtigen, auf denen seine Bücher in verschiedenen Sprachen in geordneter Reihe stehen. Die Spuren von Fanons Denken finden sich aber auch in den Hörsälen der Universitäten, an denen Wissen produziert und weitergegeben wird. Besonders das andere Wissen der Dekolonisation oder der inneren Kolonisation. Die Verdammten dieser Erde haben sich eingeschrieben. In die Hirne von Studentinnen und Studenten weltweit, aber auch in die hölzernen Pulte ihrer Hörsäle. Als erstes lernt der Eingeborene, auf seinem Platz zu bleiben. Deshalb sind die Träume des Eingeborenen Muskelträume, Aktionsträume, aggressive Träume. Ich träume, dass ich springe, dass ich schwimme, dass ich renne, dass ich klettere. Ich träume, dass ich vor Lachen berste, dass ich den Fluss überspringe. Zu denen, die Fanon so begegnet sind, gehört der Historiker Philippe Doristal. Ich habe mich tatsächlich schon früh mit Fanon beschäftigt. Bin als Jugendlicher auf das Buch Die Verdammten dieser Erde gestoßen und ja, fand das irgendwie faszinierend. Fand es aber auch nicht ganz voraussetzungslos, also habe nicht alles verstanden. Und vielleicht so als anekdotische Bemerkung, es gibt diesen quasi so ein Biopic über die Black Panther Party, diese radikale schwarze Organisation aus den USA. Und da gibt's eine Szene, wo auch ein Protagonist sagt, ja, ihr müsst dieses Buch von Fanon lesen. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber alles, was drin steht, ist wahr. Genau, das ist natürlich so eine ganz nette Anekdote, aber ich konnte mich da ganz gut wiedererkennen. Fanons vielleicht glühendste Anhänger sind die Black Panther, eine Gruppe politischer Aktivistinnen und Aktivisten, die aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung hervorgehen, sich aber als militantes US-amerikanisches Pendant zu den nationalen Befreiungsbewegungen in Afrika verstehen. Während für Martin Luther King immer das Prinzip der Gewaltlosigkeit im Mittelpunkt steht, wobei er sich gern auf die anarchischen Traditionen des amerikanischen Transzendentalisten Thoreau und den zivilen Ungehorsam Mahatma Gandhis beruft, radikalisieren sich die Black Panther nach der Ermordung Kings am 4. April 1968. Stokely Carmichael, Huey Newton und andere Aktivisten der Black Panther inszenieren sich in ihren Fotoshootings als wilde Dschungelkämpfer und versetzen damit die amerikanische Mittelschicht in Angst und Schrecken. Für sie gilt nicht mehr das Proletariat als das revolutionäre Subjekt. Vielmehr sollen nun die Schwarzen aus den Ghettos die bestehende Ordnung zum Einsturz bringen. Und Fanon steht Pate. So schreibt David Hilliard, ebenfalls einer der Gründer der Bewegung, Fanon und die algerische Revolution stellt unser wichtigstes theoretisches Modell dar. Und fast 10 Jahre nach dem Tod Fanons bezeichnet Eldridge Cleaver, der Sprecher der Black Panther, die Verdammten dieser Erde als schwarze Bibel und behauptet, in den schwarzen Ghettos Nordamerikas könne jeder Bruder an jeder Ecke Fanon zitieren. Ich glaube, diese Rede von der inneren Kolonisierung ist sehr spezifisch auf die Unterdrückung schwarzer Amerikanerinnen bezogen, wo es einfach wirklich um eine systematische Form der Unterdrückung, mit der auch Ausbeutung und dergleichen einhergeht, die ist dann innerhalb eines Staates lokalisiert ist und insofern wie eine Kolonie innerhalb dieses Staates analysiert wird. In den 60er Jahren, weil eben auch die Zeit eine andere war mit den antikolonialen Bewegungen, wo viele afrikanische Länder oder auch in Asien eben gegen den Kolonialismus gekämpft haben, da wurde eben diese Schrift, die Verdammten dieser Erde, sehr stark rezipiert als Bibel der Revolution, als Anleitung, wie mit gewaltsamen Mitteln eben die Befreiung erkämpft werden kann, der Kolonialismus besiegt werden kann. Und das hatte sehr starke Resonanzen in unterschiedlichen Kontexten im globalen Süden, aber nicht nur. Fanon hat einige der eindrücklichsten und einprägsamsten Sätze der Weltliteratur geschrieben über den Kampf für Freiheit und Emanzipation. Die elektrisierende Wirkung von Fanons Büchern auf Schriftsteller und Intellektuelle aus dem sogenannten globalen Süden kann kaum überbewertet werden. Orlando Patterson, ein junger jamaikanischer Schriftsteller und Soziologe der Sklaverei, nennt die Verdammten dieser Erde das Herz und die Seele einer ganzen Bewegung. Von Black Consciousness in Südafrika, Lateinamerika Guerreros bis hin zur palästinensischen Befreiungsbewegung PLO. Adam Schätz schreibt in seiner Fanon-Biografie über dessen internationale Ausstrahlung. Die Publikation von »Die Verdammten dieser Erde« war ein historisches Ereignis. Das Buch vermittelte wie kein anderes das psychische Drama und oftmals auch die tragische Leidenschaft der antikolonialen Revolution. Für seine Leser in den Ausbildungslagern nationaler Befreiungsorganisationen in den 1960ern und 1970ern war Fanon nicht nur ein Dekolonisierungstheoretiker, sondern auch ein getreuer Kamerad. Die heilige Aura seines Manifests, der Bibel der Dritten Welt, erstrahlte durch seinen frühen Tod nur umso heller. Binnen weniger Jahre nach der Veröffentlichung wurde »Die Verdammten dieser Erde« von lateinamerikanischen Guerillakämpfern in einer spanischen Übersetzung gelesen, die Che Guevara in Auftrag gegeben hatte. Von ANC-Rebellen in Südafrika auf Englisch. Von antikolonialen Kämpfern in Angola, Guinea-Bissau und Mosambik auf Portugiesisch. Von iranischen Marxisten und islamischen Revolutionären auf Farsi und nicht zuletzt auf Arabisch, von palästinensischen Fedayin in Ausbildungslagern in Jordanien, im Libanon und in Syrien. Auch in Subsahara-Afrika studierten die Revolutionäre ihren Fanon aufmerksam. Zum Beispiel Steve Biko, Begründer der südafrikanischen Black Consciousness-Bewegung und ein junger Guerillaführer namens Yoweri Museveni, der zukünftige Diktator Ugandas, der eine Dissertation verfasste, in der er Fanons Theorie der Gewalt auf das befreite Mosambik anwendete. Che Guevara, Oximin, Amilcar Cabral, die werden genannt als Leute, die einfach bestimmte Überzeugungen von ihm teilen. Es gibt durchaus Leute, die sich sehr direkt, und das kann man auch gut nachweisen, dass sie sich auf ihn bezogen haben. Jetzt zum Beispiel Leute wie Steve Biko und andere Anhänger der Black Consciousness-Bewegung. Auch die Studierendenbewegung in Deutschland griff das begierig auf. Also Rudi Dutschke, von dem sind auch einige Bemerkungen über Fanon überliefert, wo er sich sehr positiv darüber äußert. Die 68er fühlen sich als Internationalisten. Im Jahr 1968 kommt es überall auf der Welt zu politischen Aufbrüchen. Eine Art mega-utopische Stimmung grassiert, Teil einer globalen Revolte zu sein. Es ist der schmutzige Krieg, den die US-amerikanischen Truppen in Vietnam führen, der dem Jahr 1968 vielleicht am nachhaltigsten seinen Stempel aufdrückt. Es bildet sich ein festes Zeichensystem heraus, mit dem man weltweit seine Zugehörigkeit zur Protestbewegung markieren kann. Zu den Säulenheiligen der Bewegung gehört neben Mao Zedong, Che Guevara und Ho Chi Minh auch Franz Fanon. Martin Luther King zitiert Mahatma Gandhi und Jean-Paul Sartre zitiert Franz Fanon, der Sartre zitiert. Antikapitalistisches, antiimperialistisches, antikolonialistisches, antidiktatorisches, antiautoritäres ist im Schwange. Außerdem Griechenland-Solidarität, Spanien-Solidarität, Kuba-Solidarität. Und es ist Frantz Fanon, der der internationalen Solidaritätsbewegung mit seinen Verdammten dieser Erde die große Erzählung liefert. Für den Studentenführer Rudi Dutschke bleibt jede Kritik am Kapitalismus unvollständig, solange sie nicht dialektisch mit dem Imperialismus und den revolutionären Bewegungen der Dritten Welt verbunden wird. Im Februar 1968, als der SDS in West-Berlin den Internationalen Vietnamkongress organisiert und damit den Protest gegen den Krieg in eine Massenbewegung überführt, finden sich in Berlin führende Vertreter internationaler Studentenverbände ein. Rudi Dutschke hält das Hauptreferat. In diesem einflussreichen Statement wird deutlich: Erstens, Dutschke denkt global. Genossinnen und Genossen, jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Die Unterprivilegierten in der ganzen Welt stellen die realgeschichtliche Basis der Befreiungsbewegungen dar. Darin allein, in dieser Massenhaftigkeit und weltweiten Kampftätigkeit, liegt der subversiv sprengende Charakter der internationalen Revolution. Was außerdem deutlich wird: Dutschke denkt von Fanon her. Das Ende seiner Rede ist beseelt von Fanons revolutionärer Naherwartung. Fanon sagt: Los, meine Kampfgefährten, es ist besser, wenn wir uns sofort entschließen, den Kurs zu ändern. Die große Nacht, in der wir versunken waren, müssen wir abschütteln und hinter uns lassen. Der neue Tag, der sich schon am Horizont zeigt, muss uns standhaft, aufgeweckt und entschlossen antreffen. Fanon sollte auch in diesem Falle für uns gelten. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist so die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes. Ganz unproblematisch ist diese Berufung auf Fanon in anderen globalen Kontexten nicht. Diesen historischen Zeitkern sollte man dann immer mit bedenken, also und wissen, dass eben der Algerienkrieg extrem gewaltvoll gewesen ist. Den hatte Fanon aus erster Hand dann erfahren und deswegen ja, spielt Gewalt für ihn so eine zentrale Rolle, aber wie gesagt auch mit Einschränkungen. Da hat er eben auch aus seiner Erfahrung als Psychiater dann durchaus gesehen, dass das problematisch ist und auch zur Deformation des Subjekts eben beitragen kann. Fanons Gewalttheorie entsteht ganz konkret im Kontext des algerischen Befreiungskrieges. Darum lässt sie sich nicht ohne weiteres auf andere Konflikte und Kontexte übertragen, meint auch der Philosoph Daniel James. Ich glaube, eine Sache, die nicht ganz unwichtig ist, ist, wenn Fanon über Gewalt spricht, im kolonialen Kontext, spricht er nicht über alle Kolonien, nicht über alle Arten von Kolonien, sondern hat einen spezifischen Typ von Kolonien vor Augen, sogenannte Siedlungskolonien wie Algerien. Sie eben waren. Ich glaube, das ist erstmal einfach ein wichtiger Aspekt des Kontextes, dass es sozusagen nicht um antikoloniale Gewalt geht im Ganzen, die hier möglicherweise legitimiert oder gar verherrlicht wird, sondern in einem sehr spezifischen Kontext, wie der algerische es war. Das heißt, dass es andere Kontexte gibt, in denen er sehr wohl, und das war ja auch dann die Mehrheit der Befreiungsbewegung, ging ja eben friedlich vonstatten. Und es gibt bestimmte Kontexte, in denen das aus seiner Sicht vollkommen legitim ist. Also zum Beispiel ist er der Auffassung, dass viele gewaltfreie antikoloniale Kämpfe eigentlich nur wegen der Drohung oder der Gefahr der Gewalt andernorts sagen erfolgreich sein konnten. Also nur weil sozusagen die Kolonialherren fürchten mussten, dass es gewaltsam sein könnte, wie es andernorts war, in seiner Analyse, war die gewaltfreie Befreiung in anderen Kontexten nur möglich. Thank you. dem Revolutionsjahr 1968 ist ein Höhepunkt von Fanons Rezeption überschritten. Es wird ruhiger um ihn, aber ganz verschwindet er nie. In den 1970er Jahren kann man ihn in der DDR entdecken, auf einem Büchertisch, wie der Zeithistoriker und Migrationsforscher Patrice Poutros. Also das erste Mal bin ich Fanon begegnet, noch in der DDR. Beim Reclam-Verlag erschien so ein kleines braunes Bändchen, Franz Fanon, das kolonisierte Ding wird Mensch, ausgewählte Schriften. Das habe ich mir damals gekauft. Antikolonialer Kampf war eigentlich seit meiner Teenagerzeit irgendwie was, was ich toll und gut fand. Während man in der Bundesrepublik Deutschland Berufsverbote gegen sogenannte Linksradikale erlässt und die RAF sich formiert, gilt in der DDR die Solidarität mit den sozialistischen Bruderstaaten in Afrika, der Karibik oder Lateinamerika gewissermaßen als Staatsräson. Schwarze Haut und weiße Maske, das hat mich in der DDR beschäftigt. Und nach 1990, als sozusagen meine politische Orientierung komplett in Frage gestellt war, und ich zugleich im hohen Maße eine persönliche Gefährdung durch den virulenten Rassismus in Ostberlin und Ostdeutschland erfahren habe, mir in gewisser Weise seine Texte auch nochmal geholfen haben, mich selbst besser zu verstehen, als Kind einer deutschen Mutter und eines ostafrikanischen Vaters, wie auch klarzukommen. Sozusagen auch eine Distanz zu sich selbst zu finden, um die Frage auch zu beantworten, warum habe ich mir das eigentlich alles gefallen lassen? In was für Verhältnissen lebe ich eigentlich? Und auch die Frage zu beantworten, wie man versuchen will, diese Verhältnisse zu bewältigen oder auch zu überwinden. Da, glaube ich, gibt es schon ein paar ganz gute Anleitungen, auch wenn ich glaube, dass sozusagen seine politischen Utopien eventuell auch eine Sackgasse sein können. In den 1990er Jahren entdeckt man Fanon in der postkolonialen Theorie wieder. Der Biograf Adam Schätz schreibt: Als Ende der 1970er Jahre die Begeisterung für die Revolutionen in der sogenannten Dritten Welt abebbte, sah man Fanon weithin als historische Figur an, die nur noch für diejenigen von Interesse war, die sich mit linksradikalen schwarzen Befreiungsbewegungen und der Dekolonisierung in Afrika beschäftigten. Seine Bücher drohten zu Relikten zu verkommen. Doch dann treten Theoretiker des Black Atlantic wie Stuart Hall, Sylvia Winter und Paul Gilroy hervor und sie verschafften Schwarze Haut, weiße Masken, das lange im Schatten von Die Verdammten dieser Erde gestanden hatte, seine gebührende Anerkennung als anspruchsvolle phänomenologische Studie des Rassismus. Wir haben einige Jahre und Jahrzehnte Diskussion über Rassismuserfahrung im kolonialen Kontext hinter uns. Und ich glaube, es gibt mehrere Erfahrungen, die starke Ähnlichkeit zu den Erfahrungen haben, die Fanon selber gemacht hat. Das eine ist, und das wirkt immer noch fort, dass sich in intellektuellen Kreisen zu bewegen oder im Bildungsbürgertum, wie man will, überhaupt kein Schutz vor Rassismus ist. Das andere ist, und das ist viel grundsätzlicher, dass es in der deutschen Gesellschaft eine starke Abneigung gibt, sich damit zu beschäftigen, welche ja alltagspraktischen, alltagskulturellen und aber eben auch politischen Kontinuitäten es im Umgang mit Rassismus und aus der kolonialen Erfahrung heraus gibt, die Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die als nicht weiß wahrgenommen werden, nach wie vor betreffen. Und es gibt eine frappierende Abneigung, solche Diskussionen ernsthaft zu führen, sondern die Kritik an solchen Verhältnissen wird in aller Regel als Überempfindlichkeit, als Überbetonung oder als nicht wesentlich betrachtet. Und das ist eine ganz starke Kontinuität zu dem, was Fanon beschrieben hat, denke ich. Und in gewisser Weise ist das auch ein Kennzeichen dafür, wie wenig sich eigentlich geändert hat. Gerade schwarze Haut, weiße Masken zeigt so strukturelle Probleme und daran orientierte Verhaltensweisen von nicht weißen Menschen in Europa auf, von denen man viel lernen kann. Im akademischen Betrieb ist es heute weniger der revolutionäre, späte Fanon, auf den man sich beruft, als der frühe antirassistische, meint der Historiker und Postkolonialismus-Experte Philippe Dorestal. Das war eben in diesem Kontext der Dekolonisation in den 60er, 70er Jahren sehr stark, dass die Rezeption auf die Verdammten dieser Erde ging. Dann hat sich das so ein bisschen verschoben, dass dann eher schwarze Haut, weiße Masken gelesen wurde, vor allem sozusagen im Kontext so der Postcolonial Studies, quasi dieses Dreigestirn, etwa Zeit, Rumi Baba und Bivak, diese drei, die haben alle sehr viel sich auf Fanon auch bezogen und dann aber vor allem schwarze Haut, weiße Masken rezipiert, weil das eben auch sozusagen im ähnlichen Theorieorbit verortet war, also mit Psychoanalyse, mit ja, Marxismus. Manchmal sind aber postkoloniale Theorie und revolutionäre Praxis auch direkt verbunden, wie im Falle des palästinensischen Literaturwissenschaftlers Edward Said. Der vielleicht glühendste Fanon-Bewunderer im amerikanischen Hochschulbetrieb ist Edward Said. 1968 der PLO angeschlossen und so zu einem der Berater Arafats geworden, begreift Said durch seine intensive Fanon-Lektüre die Revolution als Prozess. Die Selbstorientalisierung der Orientalen hat mit der Übernahme der weißen Maske direkt zu tun. Für Said wie für Fanon war darum nicht die Rückeroberung von Land das zentrale Anliegen der Befreiungsbewegung der Palästinenserinnen und Palästinenser, sondern die Zurückeroberung der eigenen Identität. Mama, oh, yo, yo. En peine 17 ans, il tenait, il partit la dissidence. Les rivants fin font la France, découvert, il était garé. France Fanon, dissident, France Fanon en Algérie. Fanon, bien qu'on aime, libérer nos mains sous la terre. Die Wiederentdeckung Fanons an amerikanischen Hochschulen nimmt heute zuweilen fast sektenhafte Züge an. Gerade zu Zeiten des Gaza-Krieges scheinen Akademiker und Akademikerinnen, die sich auf Fanon berufen, einem Manichäismus anzuhängen, der sauber zwischen Gut und Böse trennt. Ganz so extrem scheint die Lesart an deutschen Akademien nicht zu sein. Natasha Kelly lehrt an der Universität der Künste in Berlin Black Studies. Ich bin dann immer so Du Bois, dann Fanon, dann Said, weil Edward Said baut auf Fanon auf und bezieht sich in seinen wichtigsten Werken wie Orientalism direkt auf Fanon, also ohne Umwege, ja, und bezieht sich dann natürlich auf den palästinensischen Raum, also den vermeintlichen Orient, ne? Er war ja selbst Palästinenser, Edward Said, und übersetzt, sage ich das jetzt mal, die Arbeiten und diese Theorien von Fanon für diesen Raum, wo er irgendwie sagt, Orient und Okzident, das sind zwei Konstruktionen, eurozentrische Konstruktionen, die hat es so nie gegeben, den Orient gibt es nicht. Das ist ein imaginierter Raum, das ist dann Said, führt es dann im Prinzip weiter. Die besondere Relevanz Fanons für die Forschung und die deutsche Debatte sieht auch Natasha Kelly in seinen psychologisch feinen Rassismusanalysen. Ich würde sagen, dass die Rassismusdebatte in Deutschland zu kurz kommt. Und dass die psychologische Ebene des Rassismus überhaupt nicht berücksichtigt wird. Wir sind immer noch am Debattieren, inwieweit Rassismus strukturell ist, etc. pp. Und kommen eigentlich gar nicht zu den Effekten, ne? Also wie Rassismus wirkt, wie die Betroffenen davon tangiert sind, wie es über Generationen fortgetragen wird. Natasha Kelly hat das Vorwort für die Neuauflage von Alice Cherkis Fanon-Buch geschrieben. Ich hatte auch einen Zugang gesucht tatsächlich zu diesem Text. Welchen Vorwort kann ich schreiben, was natürlich für den deutschen Raum eine Relevanz hat? Ne? Das ist ja, warum man ja ein Vorwort schreibt. Ne? Also warum sollen ja deutsche LeserInnen dieses Buch lesen? Das Vorwort formuliert sie gemeinsam mit ihrer Tochter, der Psychologin Safina Kelly. Ich finde, jede schwarze Person sollte es gelesen haben, um selbst sich zu fragen und festzustellen, welche sozialen Kognitionen man vielleicht bewusst oder unbewusst verinnerlicht hat. Um sich bewusst zu werden, trage ich eine weiße Maske oder bin ich mein eigenes Selbst? Das würde ich gut finden. Das Konzept der weißen Maske ist immer noch ein reales Phänomen, dass viele Marginalisierte sich eben an einem eurozentrischen Über-Ich irgendwie orientieren. Ein weißes Über-Ich, wo dann auch weißes Verhalten und so weiter und so fort dazugehören. Stichwort internalisierten Rassismus. Also, dass man, ja, wie Safina sagt im Prinzip, ne, also sich diese Feindbilder von sich selbst ja aneignet, ne? Und dass genau das ja diese psychologischen Effekte ja mit sich zieht, dass man sich selbst ablehnt am Ende, ne? Viele unbewusst tatsächlich auch sich selbst ablehnen. Das äußert sich dann beispielsweise in der Art, wie ich dann mein Haar glätten muss, damit es europäisch aussieht, oder meine Haut bleiche. Und das hat ja gravierende gesundheitliche Folgen, ne? Über die dann auch nicht gesprochen oder überhaupt nicht mal nachgedacht wird. Er spricht nicht explizit von internalisierten Rassismus. Ich glaube, er spricht auch gar nicht von Rassismus. Er spricht aber von einer kolonialen Psyche. Und damit lässt sich das ganz gut übersetzen. Also das ist eigentlich auch ganz interessant. Deswegen, warum ist es heute relevant? Wir können heute internalisierten Rassismus benennen und klassifizieren, weil Fanon vor 60 Jahren von einer kolonialen Psyche gesprochen hat. Genau, und warum jede weiße Person dieses Buch lesen müsste, ist, glaube ich, auch, um seine verinnerlichten Rassismen genauso zu reflektieren. Ne? Also, weil Rassismus wird ja auch weitergegeben, ob es jetzt in Schulen, in den Medien etc. pp. Und das Problem, was wir gerade auch gegenwärtig haben in Deutschland, ist, dass Rassismus normalisiert wird. Es wird so normalisiert und es wird so klein geredet, dass es sozusagen einen Freifahrtschein gibt, rassistisch zu sein. Ne? Und dieses Buch lädt nochmal ein, wirklich, dass jede weiße Person auch sein rassistisches Verhalten auch nochmal überdenkt. Ne? Also was macht es mit anderen, aber was macht es auch mit mir? Weil darüber schreibt Fanon nämlich auch, wie Rassismus eben auf weiße Personen wirkt. Und daher finde ich das wichtig, dass wir uns, egal ob weiß oder schwarz, mit unseren sozialen Kognitionen eben befassen, weil es eben dazu führt, wie wir dank Fanon wissen, dass psychische Defizite bei Individuen entstehen können. Und das ist auch heute noch so. Und deswegen ist er auch heute noch relevant. Fanon analysiert eine Welt, in der es französische Kolonialherren gibt und diejenigen, die diesem System mit Gewalt unterworfen werden. Aber nicht nur Frankreich, England oder Portugal waren Kolonialmächte. Auch das Deutsche Kaiserreich übte in Afrika und Ozeanien eine Kolonialherrschaft aus. Lange wurde die deutsche Kolonialgeschichte verdrängt. Die Geschichte der deutschen Kolonien in Südwestafrika, Togo, Kamerun, Ostafrika und dem Pazifik – die von 1880 bis zum Verlust der Kolonien im Zuge des Ersten Weltkriegs bestanden. Deutschlands Kolonialgeschichte reicht vom Vernichtungsbefehl des Generals Lothar von Trotha im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika genannt, und dem darauf folgenden Völkermord an Herero und Nama bis zu den Menschenschauen, für die viele Menschen aus den deutschen Kolonialgebieten in die imperiale Metropole Berlin geholt wurden, um sich bei der großen Berliner Gewerbeausstellung von 1896 von Millionen Schaulustigen anstarren zu lassen. Und das ist das, was wir bis heute immer noch haben, was vor allem dann in Deutschland ja gar nicht aufgearbeitet wurde. Jetzt müssen wir das koloniale Erbe aufarbeiten, was 4 Jahre passiert ist, was aber jetzt in der gegenwärtigen Politik wieder vom Tisch fällt, weil es nicht von Interesse ist, jetzt irgendwie das koloniale Erbe weiter aufzuarbeiten, weil wir jetzt hier wieder die konservativen Rechten an der Macht haben. Kolonialgeschichte wurde Migrationsgeschichte. So weit reicht die Geschichte vieler Persons of Color in Deutschland zurück. Aber haben sich auch die rassistischen Klischees aus der Kolonialzeit gehalten? Macht man bzw. machen Frauen in Deutschland heute noch ähnliche Erfahrungen? Auch heute sind wir, auch als Schwarze, immer noch mit gewissen Frames und Stereotypisierungen konfrontiert, wie zum Beispiel, was uns jetzt irgendwie in gewisser Weise betreffen würde, das Frame der Angry Black Woman. Und diese Wut, und das ist ja entscheidend, ist berechtigt und die ist auch okay. Ne? Wut muss man dann, wenn man es erzeugt auf einer rassistischen Ebene, muss der andere dann halt auch aushalten. Und das ist das, was, finde ich, zu kurz kommt. Dann will ich ihm sagen, oh, wir sind einfach angry, aber es gibt ja einen Grund für diese Wut. Liest man Fanons Werk, scheinen in seinen Büchern Frauen als Adressatinnen zu fehlen. Andererseits würdigt er die aktive Rolle der Frauen im Befreiungskampf. Adam Schatz schreibt in seiner Biografie zum Thema Feminismus und Fanon: Er wurde wegen seiner Texte über die algerischen Kämpferinnen zum Pionier eines Dritte-Welt-Feminismus stilisiert. Zugleich wurde er aber auch als frauenfeindlich angefeindet, weil er behauptete, dass manche weißen Frauen, die sich vor schwarzen Männern fürchten, insgeheim von ihnen vergewaltigt werden wollen. Wo wir wieder eine intersektionale Ebene tatsächlich haben, die sich vor allem in seinem Buch Schwarze Haut, weiße Masken auch wiederfinden lässt, wo er eben wirklich über die Beziehung zwischen weißen Männern, schwarze Frauen und schwarze Männer und weiße Frauen spricht und diese interracial relationships, weil es das Wort auf Deutsch nicht gibt, nenne ich das jetzt mal so auf Englisch, ja. Das zeigt ja, dass der Feminismus oder feministische Ansätze immer schon verwoben sind in seinem Denken. Und es gibt Männer, die sind Feministen. So. Und die kämpfen auch gegen das Patriarchat. Und vergleichbar ist es im Kontext von Rassismus, was eben strukturell ist, also auf derselben Ebene wie das Patriarchat. Und demnach gibt es auch weiße Menschen, die antirassistisch sein können, aus ihrer Position heraus, um eben auch den Rassismus zu bekämpfen und zu dekonstruieren. Für Natasha Kelly scheint Fanon im Gegensatz zu seinem Lehrmeister Sigmund Freud die Emanzipation der Frau, zumindest implizit, mitzudenken. Er ist ja früh gestorben, ne? Er ist ja mit 36 gestorben. Wenn er noch heute leben würde, wäre er, glaube ich, ein sehr vorbildlicher Feminist. Weil zu seiner Zeit waren ja alle Männer noch nicht so weit. Ne? Les abrutis diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Cette chanson c'est comme la France, frère, tu l'aimes ou tu la quittes. Les dilemmes de la street quand les frères se bim bim. Les Renois crèvent à la suite pour des rêves de bling bling. Et forcément, je nique tous les colons du club qui voulaient me faire oublier tout l'or qu'ils m'ont volé avec une carte gold. Noirer le code, certaines luttes nous terrassent. La négritude c'est une histoire de culture, pas une question de race. Et ça dérape quand l'espoir se meurt. Où est le devoir de mémoire si l'histoire souffre d'Alzheimer? Dans la clameur, pour mes gens, la terre est grande. Mais rien qu'on s'extermine à base de guerre éthique et guerre des gangs. Je guette les sangs quand la peur et le temps éclatent. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves. Yeah. Opfer von Rassismus zu sein, kann auch in postkolonialen Zeiten immer noch traumatisch wirken. Im Jahr 2022 gab es die Nadira-Studie, also die Studie Rassistische Realitäten des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Und der hat gezeigt, dass in Deutschland 49% der Befragten immer noch an die Existenz biologischer Rassen glauben. Was eben dann impliziert, dass etwaige Stereotypisierungen, die man mit der Rassifizierung verknüpft, eben auch noch vermutlich vorhanden sind. Und daher denke ich, dass das zumindest zu 49% immer noch eine Lebensrealität von uns schwarzen Individuen heute ist. Schwarze Frauen sind im Durchschnitt noch häufiger von Rassismus betroffen. Der berühmteste Fall aus der schwarzen Community ist auf jeden Fall Maya Yim. Die hat ja Suizid begangen, das ist bekannt. Und die hat sich ja auch immer in der Dichotomie zwischen ihrer afrikanischen und weißen Identität befunden. Also das kann man in ihren Gedichten perfekt analysieren, wirklich auch ihre Gedankenwelt und emotionale Lage dahinter. Und da gibt es tatsächlich viele Fälle. Also die Suizidrate, ich glaube, es ist tatsächlich nicht offiziell quantifiziert, zumindest nicht für in Deutschland. Aber die Suizidrate ist zum Beispiel sehr, sehr hoch innerhalb der schwarzen Community. Safina Kelly ist Fanon zum ersten Mal begegnet, weil er zum festen intellektuellen Kanon ihrer Mutter gehört. Im Studium der Sozialpsychologie begegnet sie ihm wieder. Ich habe das Gefühl, man kennt ihn nicht genug. Ja, also gerade auch in meiner Generation, wenn ich so mit Freundinnen spreche, die auch irgendwie nicht unbelesen sind, sage ich jetzt mal, und dann kennen die ihn teilweise gar nicht, was ich doch irgendwie schade finde einfach. Und ich finde es schade, dass er eben nicht als Mediziner verhandelt wird. Ja, ganz wichtig. Also auch bei mir in der Uni zum Beispiel hatte ich ihn in Sozialpsychologie und nicht in klinischer oder Entwicklungs- oder was weiß ich Psychologie, was ich auch irritierend finde, weil er hat ja Medizin studiert und nicht was auch immer, Kulturwissenschaften oder ähnliches. Es gibt ja diese berühmte Fotografie von ihm, wo er wirklich in seinem Kittel steht. Ja. Ne? Und die wenigsten assoziieren ihn als Arzt. Und das finde ich halt auch extrem kennzeichnend. Ne? Dass, wie kann es sein, dass ein schwarzer Mann ein Arzt ist? Ne? Wir haben ja gängige stereotype Bilder von schwarzen Männern und die entsprechen nicht. Er ist ein gelernter Mediziner und steht in seinem Kittel. Auch Fanons Grundfrage ist heute nach wie vor relevant. Was wäre eine sinnvolle Therapie für Menschen, die von Rassismuserfahrungen betroffen sind? In einer Umwelt, die nach wie vor von strukturellem Rassismus geprägt ist. Weil tatsächlich, und das ist auch immer wieder in Gesprächen, Rassismus auch im therapeutischen Kontext wird gar nicht behandelt. Auch als Symptom oder als was es zu behandeln geht, also die Reaktion, die koloniale Psyche oder die Depression, die man aufgrund von Rassismus oder Angst oder PTBS haben ja auch Leute aufgrund von Rassismus. Und dafür gibt es bisher noch keinen adäquaten, funktionierenden Behandlungsansatz. Das finde ich schade. Rassismus wird immer mit Traumatherapie behandelt, aber das greift ja nicht alle Dimensionen. Auch Natasha Kelly plädiert für ein stärkeres Engagement zur Erforschung der schwarzen Geschichte in Deutschland und der Welt. Und das ist nämlich ein Appell an die Forschung. Ne? Das ist eine ganz klare Forderung von mir seit jeher, was ich immer als Black Studies frame, ja? Was ja genau diese Dinge beinhalten muss. Ne? Also so, das wäre ja auch eine transdisziplinäre Forschung, wo das auch für mich reingehört. Congratulations, everybody. So, aber dass wir eigentlich 100 Jahre hinterherhinken, das ist doch das, was auch sichtbar wird. Und dass wir in der Forschung investieren müssen. Wir müssen Strukturen aufbauen, Institutionen aufbauen, damit diese Dinge für den deutschsprachigen Raum auch eine Grundlage finden, weil eben nicht alles eins zu eins übersetzbar ist aus dem französischen Raum. Und wir gucken müssen, wo können wir Transferleistungen machen? Welche Verbindungen gibt es zwischen Fanon oder welche Relevanz hat er ja für den deutschen Kontext? Das ist ja genau das, was wir hier versuchen, auf den Punkt zu bringen. Aber wo genau von diesen Punkten wiederum auch weiter geforscht werden muss. Je suis pas Medine Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad, qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage, pas Medine El Madina. Si mon père m'a donné ce blas, c'est pour honorer son sable. Pas pour surfer sur l'histoire. Made in France. Made in France. Made in France. Made in France. Die Welt, in der wir leben, ist noch immer nicht die Welt Fanons. Doch unterdessen ist er zu einer festen Referenzgröße geworden. Adam Schätz schreibt: Heute ist Fanon ein intellektueller Star und seine Texte werden von absolut gegensätzlichen Gruppierungen für ihre Zwecke genutzt, von schwarzen Nationalisten und Kosmopoliten im Panafrikanismus und Panarabismus, von Säkularen und Islamisten, Marxisten und Liberalen, von den Verteidigern der Identitätspolitik gleichermaßen wie von ihren Kritikern. Aber darin liegt zugleich auch ein Problem. Denn die Verehrung sollte nicht absolut und unkritisch sein. Man müsse differenzieren, meint Patrice Potros. obwohl ich auch immer wieder der Situation begegnet bin, dass Leute sich auf Fanon berufen, lediglich als so eine Art Legitimationsinstanz. Das hat mit Fanon gar nichts zu tun. Solchen Exegeten stehe ich eigentlich grundsätzlich skeptisch gegenüber. Nicht nur in der politischen Botschaft, auch in der literarischen Qualität von Fanons Büchern kann man einen Grund für deren Langzeitwirkung sehen. Philippe Dorestal? Wo, denke ich, Fanon interessant bleibt. Einmal schreibt er sehr schön, finde ich. Also es hat eine hohe literarische Qualität. Er macht das sehr schön mit persönlichen Erlebnissen, so Anekdoten, die er dann analysiert und daraus was entwickelt. Also dieser Blick auch dafür, diese alltäglichen Interaktionen, wie viel da drin steckt und diese Verwobenheit des Persönlichen in so politische Strukturen oder auch in historische Kontexte, das finde ich sehr anregend, wo Fanon, denke ich, sicherlich weiterhin auch Impulse geben kann. Gleichzeitig zeichnen sich auch Grenzen von Fanons Denken ab, das eben auch in einem ganz konkreten zeitlichen Horizont entstand. Weil Fanon eben sehr stark den zeitlichen Kontext vor Augen hatte und den auch integriert, ist natürlich so, dass ich jetzt im Jahr 2025 oder also mehrere Jahrzehnte, nachdem er seine Bücher geschrieben hat, auch die Welt verändert hat. Und diese Frage des bewaffneten Kampfes zum Beispiel, die jetzt für ihn eine große Rolle gespielt hat im Zuge der antikolonialen Bewegung, die ist natürlich heutzutage nicht mehr die zentrale Frage. Fanon hat es am Ende seines Lebens noch kommen sehen, wie die postkolonialen Eliten in den dekolonisierten Staaten starke Tendenzen entwickeln, die Praktiken der ehemaligen Kolonisatoren zu übernehmen, die sie außer Landes gejagt haben. Das wäre also eine Frage, die sich mit Fanon und über Fanon hinausstellt. Wie kann eine veränderte Weltordnung geschaffen werden, ohne dass man glaubt, das Recht zu haben, dass dieses Ziel jedes Mittel rechtfertigt? Dabei geht es mir überhaupt nicht darum, zu relativieren, dass die Dekolonisierung notwendig geworden ist, sondern darum zu erkennen, dass die Dekolonisierung insbesondere in Afrika, aber eben nicht nur dort, vielen unterdrückten Menschen eben keine neue Freiheit gebracht hat, sondern dass die Unterdrückerinnen nur andere geworden sind. Auch wenn diese selbst unmittelbar eine Unterdrückungsgeschichte als Legitimation für ihre Herrschaft vorweisen konnten. Selbst rechte Intellektuelle berufen sich auf Fanon, um das Wesen des modernen islamistischen Terrorismus besser zu verstehen. Der französische Schriftsteller Renaud Camus, Erfinder der rassistischen Verschwörungstheorie eines großen Austauschs der Europäer durch afrikanische und asiatische Völker, beruft sich auf Fanons Bemerkungen über den Kolonisierten, der an die Stelle des Kolonialherren treten wolle. Zur Argumentationshilfe für die ehemalige Kolonialmacht zu werden, das muss so ungefähr das Letzte sein, was Fanon sich erwartet und erhofft haben kann. Plausibler ist, dass Vertreterinnen und Vertreter der Black Lives Matter-Bewegung in Fanon einen ihrer Ahnherren sehen. Mit der Ermordung George Floyds durch einen Polizisten und der davon ausgelösten Stimmung von Trauer, Hoffnungslosigkeit und Wut. Schon im Titel der Bewegung kann man eine Referenz auf Fanon sehen, meint Daniel James. Der Slogan bringt ja gerade zum Ausdruck, dass schwarzen Leben ein geringerer Wert zugeschrieben wird als anderen. Was hier eingefordert wird, ist eben sozusagen das vollwertige Menschsein. Man kann das durchaus, glaube ich, als das Bestreben nach Rehumanisierung verstehen, in Fanons Sinne. In den letzten Jahren wurde Fanon zum Pop-Phänomen. So heißt es im Ausblick von Adam Schatz' Biografie. Franz Fanon ist zum Symbol eines linken Hipstertums geworden. In der ersten Staffel der bekannten Fernsehserie The White Lotus, die in einem Ferienressort auf Hawaii spielt, schmiedet eine junge woke POC Intrigen gegen die stinkreichen Eltern ihrer weißen besten Freundin, die sie in den Urlaub mitgenommen haben. Dabei gibt es eine Szene, in der sie die Verdammten dieser Erde liest. Die Schauspielerin Jamie Lynn Spears wiederum, die Schwester von Britney Spears, hat auf ihrem Instagram-Account Zitate von Fanon gepostet. Und der britisch-bangladeschische Künstler Hamche Ihsan hängte im Rahmen seines Projekts für die Documenta 2022 über einem Halal-Restaurant ein Schild auf, auf dem Fanon Fried Chicken, Fast Food for the Wretched of the Earth, Fast Food für die Verdammten dieser Erde, zu lesen war. Das Alte stirbt, aber das Neue ist noch nicht geboren, hat der marxistische Denker Antonio Gramsci gesagt. Fanon hat in seinem kurzen Leben viel erreicht. Er dekonstruiert Mythen und erschafft neue. Er kämpft im Angesicht des Todes, wie in den düstersten Passagen aus Schwarze Haut, weiße Masken. Jede meiner Handlungen ist den Menschen verpflichtet. Wenn ich am Knopf meines Radioapparates drehe, höre ich, dass in Amerika Schwarze gelyncht werden. Und ich sage, dass man uns belogen hat. Hitler ist nicht tot. Nicht der Hass auf den Schwarzen beseelt die Rassisten. Der Hass wird einem nicht geschenkt. Er muss immer wieder neu angestachelt werden. Der Hass will existieren. Daher haben die Rassisten die Lynchjustiz durch die Diskriminierung ersetzt. Und dann diktiert der an Leukämie Erkrankte, dem Tode nahe Fanon, in den Verdammten dieser Erde noch die Utopie eines neuen Menschen der Zukunft und stellt sich damit bis zuletzt auf die Seite und in den Dienst des Lebens. Los, meine Kampfgefährten, verlieren wir keine Zeit mit sterilen Litaneien. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft. Wenn ich in der europäischen Technik und im europäischen Stil den Menschen suche, stoße ich auf eine Folge von Negationen des Menschen. Genossen, wir müssen eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen. Was aber wäre konkret unter Fanons utopisch aufgeladenem neuen Humanismus zu verstehen? Alice Cherki? Je pense que dans le monde dans lequel on vit et des valeurs qui sont apportées dans ce monde. Ich denke, dass in der Welt, in der wir leben und mit den Werten, die zerbrochen sind oder zerbrechlich sind, die Lektüre Fanons auch für die jüngere Generation von großer Bedeutung wäre. Weil sie entdecken würden, dass Fanon gegen die Sklaverei und die Kolonialisierung war, dass er aber auch für Gleichheit war, für einen neuen Universalismus. Je puisse conduire vers ce que moi j'aime beaucoup, parce que les gens oublient de le dire, un nouvel universalisme. Pour moi aussi, si vous voulez, le nouvel universalisme, c'est que une fois les statuts de dépendance coloniale, par exemple. Auch für mich besteht der neue Universalismus darin, dass, sobald der Status der kolonialen Abhängigkeit aufgelöst ist oder der Status des Faschismus, dass es dann verschiedene Kulturen geben kann, die gleichzeitig alle zusammen in Richtung einer Verständigung miteinander gehen, was einen neuen Humanismus schaffen könnte, um eine Beziehung der Menschen untereinander aufzubauen, eine neue Art zu leben. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ich weiß nicht, ob das eine Utopie ist. Ich denke, es ist ein Entwurf für das, was der Mensch ist, für das, was der Mensch sein sollte. Utopie, je ne sais pas. Je pense que c'est un projet pour ce qu'est l'homme, pour ce que devrait être l'homme. Dieser Begriff des neuen Humanismus, der spielt ja schon in Schwarze Haut, weiße Masken eine Rolle, wird eben dann nochmal aufgegriffen in anderer Bedeutung in die Verdammten dieser Erde. Und es ist tatsächlich so, dass das in beiden Texten eher so ein utopisches Element behält, das nicht wirklich inhaltlich stark gefüllt wird. Das geht auch nicht wirklich. Es gibt diese Idee einer Welt nach der Kolonialherrschaft und eine Welt, in der auf diese Dehumanisierung des Kolonialismus eine Rehumanisierung folgt. Aber wir können das gewissermaßen nur ex negativo bestimmen. Natasha Kelly will Fanon nicht als Afro-Pessimisten, sondern als Afro-Futuristen lesen. Es ist ja eine Langzeitaufgabe. Wir müssen die Weichen setzen, damit die nächsten Generationen davon profitieren und immer weniger Rassismus erleben. Ja, und wenn wir den Punkt erreicht haben, dass wir in einer rassismusfreien Gesellschaft sind, dann sind wir im Afrofuturismus angekommen. Also dann sind wir wirklich ganz woanders. Der neue Mensch ist für mich absolut ein afrofuturistischer Ansatz. Das, finde ich, steckt genau in diesen Überlegungen sowohl von Alice Cherki als auch von Fanon drin. Ne? Das, wo wir hinkommen wollen, ist ja der neue Mensch. Ne? Und dieser neue Mensch ist genau eine afrofuturistische Vorstellung auch, oder was eben im Afrofuturismus ja imaginiert wird, dass wir diese kolonial-rassistischen Konstruktionen überwunden haben. Und nicht in dem Sinne, dass dann, wie es ja auch sehr häufig heißt, ist ja, oh, wir sind ja alle gleich und wir sind alle Menschen. Ich glaube, darum geht es eben nicht, sondern es geht ja darum, dass wir in der Zukunft aus allen Differenzen, die es eben unter Menschen gibt, ob sie schwarz sind, weiß sind, groß sind, klein sind, you name it, dass jede Person das sein darf, was sie ist, ohne bewertet zu werden, ohne dass Differenzen als Quelle der Kraft gesehen werden und nicht abgewertet werden. Ja, also im Prinzip, dass wir irgendwann in einer Differenzgesellschaft leben, im positiven Sinne. Ne? Dass Differenzen eben als etwas Positives wahrgenommen werden und dass vor allem auch weiße Personen sich auch als Teil einer Differenz sehen. Weil Weiße sind ja immer die unmarkierte Norm. Und wenn es um Differenzen geht, geht es ja immer um die anderen, aber nie um die weiße Person. Psychiater, Revolutionär, Denker der Dekolonisierung. Eine lange Nacht über Franz Fanon. Von Manuel Gorgos. Es sprachen Kelvin Kilonzo, Cédric Cavator, Karen Dahmen, Tom Jacobs und Claudia Mischke. Ton und Technik Hendrik Manok und Malte Wiegert. Regie Claudia Katanek. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Estland, das kleine, große Land im Baltikum, am Rand zwischen West und Ost, geprägt von Sowjetvergangenheit und EU-Gegenwart, von Bedrohung durch den Nachbarn und tief verwurzelter Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.